Der ehrliche Seemann von Joachim Ringelnatz für LibriVox.org gelesen von Dirk Weber Rheinberg. Es lebte einmal eine Fee auf Erden in Gestalt einer schönen Prinzessin. Die wohnte in einem prächtigen Schloss, hielt sich unzählige Diener und goldene Wagen mit wertvollen Pferden und trug die kostbarsten Kleider, so daß der Ruhm ihres Reichtums wie der ihrer Schönheit weit hinausdrang. Die Prinzessin hatte im ganzen Lande verbreiten lassen, daß sie sich vermählen wolle, daß sie aber nur einen zum Gemahl nehmen würde, der ganz frei von Lüge und falscher Gesinnung wäre, denn sie liebte die Wahrheit und die Offenheit über alle Maßen. Da strömten denn die Ritter und Edelleute aus allen Teilen des Landes herbei, die die reiche und schöne Prinzessin gerne besessen hätten. Diese ließ jeden Einzelnen zu sich kommen, legte ihm eine Frage vor, befahl ihm, die der Wahrheit getreu zu beantworten. Darauf hieß sie ihm den Mund öffnen, setzte sich ihre Zauberbrille auf und blickte durch diese in den Mund. Da sah sie denn nun, dass keiner von den Freiern die Wahrheit gesprochen hatte, denn sie hatten alle gespaltene Zungen. Das betrübte die Fee sehr, und sie schickte die Ritter und Edelleute wieder fort. Da nun die Ritter und Edelleute kein Glück hatten, versuchten auch bald viele aus dem Volke, die Prinzessin zu gewinnen. Schuster, Schneider, Dichter, Sänger, Kaufleute und Gelehrte, ja sogar ein Bettler kam auf das Schloss, denn die Prinzessin ließ alle ohne Unterschied zu sich, aber alle diese Leute mussten unverrichteter Sache wieder einkehren, denn sie wurden alle von der Zauberbrille als verlogen erkannt. Da sprach auch eines Tages ein Seemann im Schlosse vor, der war gerade von einer weiten Reise zurückgekehrt, hatte dann die Prinzessin gesehen und sich so in sie verliebt, dass er auf der Stelle zum Schloss geeilt war und um ihre Hand anhielt. Mit festem Schritt trat er vor dem Thron der holden Jungfrau. »Sag mir die Wahrheit«, begann diese, »was liebst du am meisten, mein Herz, meine Schönheit oder meinen Reichtum?« »Deine Schönheit«, erwiderte der Seemann ohne Besinnen, und das war wahr, denn er kannte ja ihr Herz noch gar nicht, und aus dem Reichtum machte er sich nicht viel. Nun setzte sich die Fee die Zauberbrille auf und gebot dem Seemann, den Mund zu öffnen. Kaum hatte sie einen Blick in diesen getan, so rief sie, »Pfui Teufel, du primst ja!« Und damit verschwand sie mitsamt ihrem Schlosse, den Dienern, Wagen und Pferden, und der Seemann erwachte in seiner Hängematte. Ende von »Der ehrliche Seemann« von Joachim Ringelnatz. Diese Aufnahme ist gemeinfrei. Der Totschläger von Alfons Petzold. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Totschläger von Alfons Petzold. Hund, elendiger Hund! Und dann kam noch ein furchtbarer Fluch durch die niedere Stube geprallt. Der fiel aber aus keinem wutvergeiferten Mund, sondern aus einer wie zu einem Steinzorn verkrampften Faust und war ein schrecklicher Hieb, der einen blonden, eisenharten Schädel wie eine leere Zigarrenkiste einschlug. Als der kräftige junge Männerkörper auf die öldurchtränkten, trittezerknitterten Steinfliesen des Werkgasthauses, des ehemaligen alten Maschinenhauses, hinschlug, schwer plumpsig wie ein voller Kartoffelsack, kam es Franz Scheiblechner, dem Faustschwinger, zum aufrüttelnden Bewusstsein, dass er einen Menschen totgeschlagen, also ein Mörder geworden war. Eine atemdrosselnde, schwarze Hülle warf sich über sein bisher so frohes, zufriedenes Arbeiterleben. Einen Augenblick lang fühlte er sich in einem stählernen Sarg liegen, an dessen Deckel sich seine lebenshungrige Jugend vergeblich wundstieß. Dann weitete sich vor seinem entsetzten Auge die enge, tabakqualmerfüllte Wirtsstube zu einem mächtigen Raum, der erfüllt war von einer Unzahl Menschen, die alle Blicke voll Abscheu und Hass für ihn hauen, mit den Fingern auf ihm wiesen und anklagend ihn anheulten. Mörder! So litt er schon jetzt zweifachen Tod, den der Gerechtigkeit und den der Schande für seine Tat. Und es kam noch der Tod der Rache dazu. Dann schrumpften auf einmal all die vielen Menschen vor ihm zu einer knöchernen Faust zusammen. Die spannte sich um seinen Hals, und er hörte die Stimmen des von ihm Erschlagenen im Weltall dröhnen. Mörder! Eine klagende Frauenstimme riss ihn aus seiner ihn hinrichtenden Betäubung. Franz, Franz, heiliger Gott, was hast denn getan? Schau nicht so wild, ich bin's ja, dein Annerl. Seine Braut war es, die ihm ins Gesicht klagte. Ihre ihn aufrüttelnden Worte voll Herzweh und fragender, wie auch schon wissender Verzweiflung, rissen ihn unbarmherzig über den rotglühenden Rost des Geschehenen. Und er wachte auf zu tierischer Selbsterhaltung. Aus der brennenden Not seiner Seele schrie er mit brutaler Härte das weinende Mädchen an. Weil der Hundskerl, der Fallot, mein Maschin schimpfiert hat, hab ich ihm eine Fest aufs Dacherl geben. Darauf ließ er sich ruhig von der erschienenen Polizei abführen. Der Maschinenwärter Franz Scheiblechner und der Transmissionaufseher Ferdinand Gruber, beide in der großen Jutespinnerei angestellt, waren seit Jahr und Tag gute Freunde gewesen. In der ewig nebeligen, feuchtheißen Dampf- und Ölschwüle des geräumigen Maschinenhauses hatten sie sich kennen und schätzen gelernt und die Brücke getreulicher Freundschaft in die fröhliche Atmosphäre der Gassen, Vorstadtgärten und Gasthäuser hinübergespannt. Über diesen wohlgebauten Brückensteg war dann im Laufe der Zeit von den zwei Freunden schon manche frohe, glückliche Stunde, gar mancher Trost in ihr für gewöhnlich so graues, mit Verdrießlichkeiten und Enttäuschungen aller Art vollbeladenes Arbeiterleben getragen worden. Nach Anbruch der abendlichen Feierzeit und an den freien Sonn- und Feiertagen sah man die beiden ebenso beisammen wie in der Fabrik, in der sie durch ihre Beschäftigung zumeist immer in Berührung standen. Wie Maschine und Transmission, so schienen Scheiblechner und Gruber untrennbar zu sein. Keiner besuchte ohne den anderen eine festliche Veranstaltung, machte ohne den anderen an der Seite einen Ausflug in die Umgebung der Stadt. In jeder Wählerversammlung, Werkstättenbesprechung und anderen Zusammenkünften der Arbeiter sah man die beiden Freunde nebeneinander sitzen oder stehen, immer für die gleiche Meinung sich einsetzend, die in ihm beinahe die gleichen Worte bei den Auseinandersetzungen mit dem Kameraden weckte. Lachen und Schimpf für die Erscheinung ihres Daseins kam aus ihnen in seltener Eintracht nach einem rätselhaften Gesetz. Sah man an einem regnerischen Sonntagnachmittag den langen, stricknadeldünnen Gruber Ferdi in der verrauchten Extrastube des kleinen Vorstadt-Kaffeehauses die blanken, federweiß glänzenden Tarockkarten schwingen, so konnte man eine todsichere Wette eingehen, dass einer seiner drei Spielpartner der Maschinenwärter Scheiblechner war. Der saß dann immer mit seinem klobigen, kräftig untersetzten Knochen- und Muskelpostament seinem leibschmächtigen Freund gegenüber und lächelte mit fettglänzendem Ölkanngesicht beruhigend, unversöhnlich über die Aufgeregtheiten und den blinden Spieleifer Grubers, während er selbst die personifizierte Gleichgültigkeit vorstellte. Kein noch so unerwarteter Zufall konnte ihn in seiner ruhigen Beschaulichkeit stören, und er sah mit dem gleichen geduldigen Ausdruck des Zuwartens und der Selbstverständlichkeit in den frischen, wasserblauen Augen auf die stumpfgrüne, abgegriffene Fläche des breiten Spieltisches nieder, mit dem er gewohnt war, stundenlang in das von ihm regulierte Kesselfeuer zu schauen. Die schöne Freundschaft zwischen den beiden an Körper und Seele so ungleichen Menschen bekam mit der Zeit einen solchen Grad der Innigkeit und des Bewusstseins, eine Einigkeit vorzustellen, dass Scheiblechner, als er anfing, einem Mädchen aus der Nachbarschaft den Hof zu machen, vorerst den Gruber ganz ernsthaft fragte, ob er mit diesem Verhältnis einverstanden sei und dazu raten könne, und erst nach dessen Zustimmung es wagte, der Weghuber Annerl seine Liebe und ernsten Eheabsichten zu erklären. Als der bisherige Schlafgenosse des Transmissionenaufsehers auf längere Zeit zu seinem Regiment als Soldat einrücken musste, gab der Maschinenwärter sofort seine hübsche Wohnkammer auf, deren breites Fenster auf licht- und luftreiche Felder lugte. Er musste zu seinem einsam gewordenen Freund ziehen, der in einer halbdunklen Stube hauste, die dieser mit seinem minderen Gehalt allein schwer bezahlen konnte. Und Scheiblechner opferte mit Freuden seiner Freundschaft die bisherigen Schätze seines Proletendaseins. Licht- und Werkstättenfremde, reine Luft. Nur in einem waren die Freunde nicht eines Sinnes, behauptete jeder starr und steif seine eigene Meinung. Es war dies ihr Verhältnis zu der Maschine, die sie beide zu bedienen hatten. Der eine ihren ganz vielgliedrigen Leib, der andere ihre gewaltigen Füße und Hände, mit der sie ihre ungeheure Kraft in die entlegensten Räume und Winkel der Fabrik schleuderte. Der Maschinenwärter liebte das ihm anvertraute Werk über alles, war stets, auch in seiner freien Zeit, voll Sorge um die riesigen Räder, den mächtigen Kesselbauch, die wunderbaren Schrauben, schmiergelte, polierte die Manometer, Kolben, Griffe, dass sie wie zierliche Sönnchen, Monde und Sternschwänzchen aufleuchteten. Und immer, auch bei der schwersten Arbeit, hing sein Blick voll Stolz und Liebe an dem ungeheuren Körper des Ungetüms aus Stahl und Kupfer, das da glühend, brausend, stampfend, zischend, heulend, hunderte Arbeitsmuskeln, tausendfache Kraft und Stärke, Ungebeugtheit vor dem Werke in den Stunden der Arbeit gab. Gerade das Gegenteil fühlte der Transmissionenaufseher Gruber. Hass und oftmals eine unaussprechliche, grauenhafte Furcht setzte er gegen die Liebe und das Vertrauen seines Freundes zur Maschine ein. Nur mit Widerwillen ging er zur Frühe jedes Tages von Neuem an seine verfluchte Arbeit. Unausgesetzt war er voll des ärgsten Misstrauens, das ein Schwächerer gegen eine ihm feindlich gesinnte Macht empfindet. Umrauschte ihn das ölige Schleifen der Riemen über die glänzenden Holz- und Stahlwellen, hielt er sich immer zur Flucht vor einem plötzlichen Überfall bereit. Wie ein Tierbändiger unter unzuverlässigen, nur mit glühender Eisenstange niederzuhaltenden Bestien kam er sich vor, solange er seinem Dienst nachgehen. Antriebe, Übertragungen, Riemenregulatoren nach ihrer Haltbarkeit prüfen, ihre geheimen Leiden und Wünsche suchen und einölen musste. Er wurde erst wieder ein Mensch, der sich seines Daseins freuen konnte, wenn die Dampfsirene Feierabend verkündete und die sausenden Räder und Riemen, erschlagenden Tigern gleich, mit einem ersterbenden Fauchen in der Dämmerung der Seele schlaff hinsanken und stumm wurden. Aber bis in Schlaf und Träume hinein verfolgten ihn die fettigen Polypenarme der stählernen Ungeheuer in der fernen Fabrik. Zu Beginn ihrer Freundschaft hatte es Gruber einige Male versucht, seinem Freund die Menschenfeindschaft der Maschinen zu erklären und in dessen Herzen den gleichen Hass gegen diese Erfindungen böser Geister und Teufel großzuziehen, der in ihm sein arges Wesen trieb. Aber seine plumpen Beschimpfungen und übertriebenen Vorwürfe hatten bei dem sonst so gutmütigen Maschinenwärter jedes Mal Wutausbrüche zur Folge gehabt, und tagelang nachher war er noch voll Entrüstung gewesen über seines Freundes schandbares Benehmen gegen die über alles geliebten Maschinen. So verbarg Gruber um des lieben Friedens willen schlecht und recht seine wahre Gesinnung vor dem Freund. Wenn nun Scheiblechner vor Kameraden und Bekannten in den höchsten Tönen der Begeisterung von seinen Dampfkesseln, Akkumulatoren, Motoren sprach, bis sich Gruber voll unterdrückten Zornes und Schmerzes über die Arglosigkeit des Anpreisers die Zähne ineinander, um nicht das Gegenteil herauszubrüllen. Und insgeheim wuchs in ihm eine große, eisige Furcht zur Gewissheit auf, dass da drin in dem roten Maschinenhaus Stahl und Messing, Kupfer und Eisen, Riemen und Radwerk über sein und seines Freundes Verderben in der Ruhe mancher Nacht nachsannen. Der Zeitpunkt der Kesselreinigung war herangekommen. Dies dauerte von Samstagabends bis Montag früh, während Gruber dem kontrollierenden Ingenieur das einwandfreie Funktionieren der Transmissionen und Sicherheitsvorrichtungen vorführen musste, saß der Maschinist in dem Fabriksgasthaus, verzehrte sein Nachtmahl, trank ein Glas Wein und wartete auf seinen Freund, um dann nach vollständigem Stillstand des Werkes die Feuer zu löschen und die Kessel zum Einstieg bereit zu machen. Es waren nur mehr wenige Gäste zugegen, alles Arbeiter der Fabrik, Junggesellen und einige leichte Brüder, die daheim Weib und Kind auf dem Wochenlohn warten ließen, weil es hier an den Samstagen ein besonders süffiges Bier gab. Der Wirt, ein ehemaliger Werkmeister, dem eine schwere Walze die Finger der rechten Hand zermalt hatte, zählte schon die Tageslosung zusammen, während Schankbursche und Kellnerjunge sie schläfrig in den dichten Tabakqualm hineinlehnten. Eben wollte sich Scheiblichner noch eine Virginia-Zigarre bestellen, als die Türe aufprallte und Gruber wie hereingeschleudert gegen einen Tisch anflog. Er sah fürchterlich aus. Die blaue Zeugbluse hing ihm, mit dem heruntergerissenen Hemd zu einem Strick verdreht, am Leib herunter. Seine nackten Schultern, Brust und Rücken sahen aus, als wären sie durch das schmutzigste Tropföl gezogen worden. Das Gesicht fallte leichenhaft unter dem wirren schwarzen Haarschopf hervor, und die Augen waren die eines wütenden Hundes, der Wasser sieht. Mit keuchendem Schreien kam es aus seiner stoßenden Brust. »Jetzt hat's mich endlich einmal erwischt, das verfluchte Luder. Ich trete oben auf der Transmissionsbrücke, da ruft mich der Herr Ingenieur, ich dreh mich um, und schon hat's mich beim Frack, das elendige eiserne Viech, dreht mich um die Scheiben. Und nur weil der Ingenieur gleich abgestellt hat, pick ich jetzt nicht als Fettfleck auf der Mauer wie ein Heringsel. Ich hab's ja immer gewusst und gesagt, dass es der scheinheilige Hundskrampen auf mich abgesehen gehabt hat.« Erregt fiel ihm da der Maschinenwärter in die Rede. »Ferdi, was schimpfst denn auf die Maschinen? Du bist ja selbst schuld dran. Hätt's aufgepasst, hätt's dich nicht erwischt.« Der Aufseher war ihr vor überstandener Todesangst und Wut. Er spie seinen Freund an. »He, was hast gesagt? Schuld soll ich sein? Ach, vielleicht hätte ich noch Dankeschön sagen sollen, wenn's mich dein Sauwerkel hingerichtet hätt. Mit Dynamit soll's in die Luft gesprengt werden, das vermaledeite Biest.« »Du, Gruber, halt dich zurück!« mühsam gurlte es Scheiblechner aus der von Empörung gewürgten Kehle. »Ich mich zurückhalten!« brüllte Gruber. »Ich mich zurückhalten, wo es um mein Leben gegangen ist, dass ich nicht lach. Und wann jetzt der Direktor vor mir steht, sag ich ihm dasselbe. Natürlich, du Schlürfer, möchtest am liebsten deiner verdammten Maschine hinten neinkriechen. Aber heute hab ich's ihr gezeigt, dem graupigen Mistvieh. Mit der Spitzhacken hab ich ihr die Schlitzaugen, die zwei Manometer vom Schädel kaut.« Der Maschinist fühlte Feuer im Gehirn. Heiß und rot schießt es ihm in die Augen. Er taumelte nach vorn und stierte dem Gruber ins Gesicht. »Was hast getan? Was?« »Deiner eisernen Geliebten den Hirnkasten eingehaut.« Scheiblechner spürte die Haare auf seinem Kopf brennen, und sein Herz lag in glühender Lohe. Er sah seine Maschine, sein Werk beschimpft, entehrt, ein furchtbares Etwas, gegen das anzukämpfen er nicht mehr die Kraft hatte, ballte ihm die Faust, riss sie in die Höhe und ließ sie auf die Stirne des Schmähers fallen. Das Gesicht Grubers höhnte noch einmal fratzenhaft auf, dann verschwand es mit dem Fallen eines schweren Körpers. Als die Faust Scheiblechners Pendeln zurückfiel, atmete Ferdinand Gruber nicht mehr. Ende von »Der Totschläger« von Alfons Petzold, gelesen von Dirk Weber, Rheinberg. Die Festung von Gerrit Engelke. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Festung von Gerrit Engelke. Kapitel 1. Alles war still. Dunkel zog sich der Wall des Laufgrabens, der wie ein langgestreckter Hügelrücken aussah, in die Nacht und verschwand darin. Der niedrig stehende, dunstig rote Neumond warf schwache Helligkeit auf die im Graben schlafenden Soldaten. Einige Gewehrläufe blinkten. Marx lag mit dem Rücken gegen den Wall, blinzelte in den mächtigen Lichtkreis und mühte sich dann, die ferne Bergkette der Vogesen zu erkennen. Je länger er hinsah, desto mehr flimmerte es vor seinen Augen. Und glaubte er, etwas zu unterscheiden, so zerfloß es schon wieder, und die Nacht stand wie eine grenzenlose schwarze Wand vor ihm. Er lag so seit 9 Uhr und konnte nicht schlafen. Die Gewissheit, dass es um 2 Uhr nachts zum Hauptangriff gehen sollte, hatte ihn, der sonst immer gleichmütig war, doch etwas unruhig gemacht. Er hatte ja auch außer einigen unbedeutenden Plänkeleien nichts mitgemacht. Aber dieses Mal galt es den ersten großen Kampf im Kriege. Ungerufen bohrte Nachdenken in seinem Hirn und es sauste vor seinen Ohren. Er hatte erst vor einem halben Jahr seine einjährige Dienstpflicht abgeleistet und hatte dann gleich wieder sein Medizinstudium in Göttingen aufgenommen. Da brach der Krieg aus. Um nicht vorläufig untätig bei seinem Truppenteil stehen zu müssen, hat er sich mit einigen anderen Studenten sofort als Freiwilliger an die Grenze gemeldet. Man hatte sie in diese Kompanie gesteckt, um den Mannschaftsbestand, der bei dem ersten blutig zurückgeschlagenen Ansturm auf die Südforst der Festung sehr gelichtet war, zu ergänzen. Die Infanterie hatte sich nach dem verfehlten Angriff rings um die Festung eingegraben. Schweres Haubitzenmaterial war herbeigeschafft worden, und seit 5 Tagen hatte ununterbrochen das Bombardement gedröhnt. Die Belagerungstruppen waren durch das unaufhörliche Donnern schon apathisch geworden. Verwundert hatten alle aufgehorcht, als in den letzten 2 Nächten die rauchenden Eisenmäuler verstummten und auch der eingeschlossene Feind nichts erwiderte. Das Nordfort hatte seit vorgestern lange Pausen geschwiegen und zwischendurch unregelmäßig und schwach gefeuert. Man vermutete hier den wunden Punkt und hatte daher, nachdem noch bayerische Verstärkung eingetroffen war, heute, den ganzen Tag über, fast sämtliche Kräfte vor dies Fort konzentriert. In den verlassenen Verschanzungen waren nur Reservetrupps und die Artillerie zurückgelassen, die durch fleißiges Schießen den Feind zu täuschen hatte. Die Pioniere mussten nachmittags, trotz unangenehmen Kleingeschützfeuers des Forts, neue Schanzrillen vorgraben, um den gefährlichen, dem schlimmsten Kugelgeprassel ausgesetzten Weg in der aufsteigenden Ebene für den nächtlichen Sturmmarsch abzukürzen. Alle Truppen wurden nach und nach in die neuen Stellungen vorgeschoben. Dann wurde um 9 Uhr abends zum Schlafen geblasen und endlich trat Ruhe ein. Dort, in den ersten Verschanzungen, schliefen nur die Pioniere, die müden Burschen, ihre paar Stunden. Dahinter lag die Infanterie. Plötzlich fährt Marx erschrocken zusammen und fast krampfhaft nach dem Gewehr. Ein dumpfes Rutschen und Metallklingen hörte er nicht weit von sich. Er sieht scharf hin. Es war nur ein Soldat, der sich zu hoch an den Wall gelegt hatte und in unruhigen Schlaf heruntergesunken war. Der Helm war über Seitenkoppel und Gewehr gekollert, der Mann aber wachte nicht auf. Marx zog die Uhr hervor und hielt sie gegen den Mond. Genau 10. Langsam drehte er sich herum und schob sich hinauf. Er sah eine verschwommene, dunkel ausgebreitete Silhouette, die Bodenerhebung, auf der die Festung lag. Er hörte von irgendwo den Tritt des Wachpostens, aber er sah niemanden. Leise kroch er wieder hinab, zwischen den Schläfern hindurch, legte sich dann auf die Seite, schloss die Augen und versuchte einzuschlafen. Aber es ging nicht. Sein Gehör überschärfte sich und es sauste erregt dahin. Tiefe Atemzüge und hier und da eine unwillkürliche Bewegung oder wirres, aus gequältem Träume kommendes Gestammel. Und wieder tiefes, todmüdes Atmen weithin. Scharrendes, unbestimmtes Geräusch dringt her und ein Klirren. Wahrscheinlich sind es die Pferde von dem Proviantwagen oder leichten Geschützen, dachte er. Neben ihm schnarchte jemand immer röchelnder und unheimlicher. Max gähnte, ohne jedoch müde zu sein. Es zuckte und hämmerte in seinen Schläfen. Der Nachbar schnarchte furchtbar und irgendwo begann noch ein Mann stoßweise zu glucksen. Er richtete sich auf und blickte ärgerlich zur Seite. Doch er hatte fast gelacht über dieses dumme, hilflos verzerrte Gesicht des Schlafenden, aus dessen Mund, der wie eine dunkle Höhle gähnte, fortwährend Eruptionen wie große Luftblasen herausplatzten. Es hörte sich an, als ob ihn eine Faust den Hals zusammendrückte und er dicht vor dem Ersticken wäre. Dann wälzte Max sich auf seine rechte Seite und er blickte ein paar wache Augen, die auf ihn gerichtet waren. Sie, dachte er, kann der auch nicht schlafen? Nachdem sie sich eine Weile angesehen und Max allmählich erkannt hatte, dass es der pessimistische junge Lehrer war, der auch als Ersatzsoldat, einen Tag später als er selbst, dicht neben ihm eingereiht worden, rief er ihn gedämpft an. »Hey!« Der andere kroch näher, stieg über den nächstliegenden und setzte sich dann neben Max und drückte ihm die Hand. Sie sahen sich an und jeder wusste vom anderen, dass ihn Gedanken quälten. »Na, Gott sei Dank, morgen geht es endlich ins Gefecht.« Als der Lehrer nichts hierauf erwiderte, sah Max ihn von der Seite an. Er glaubte, Wasser in seinen Augen zu sehen. »Ja«, seufzte dieser schließlich, »es ist entsetzlich.« »Entsetzlich?« fragte der Student. »Haben Sie Angst?« »Ach nein, das ist es nicht«, lächelte der junge Lehrer wehmütig. »Haben Sie noch an Ihre Eltern und Verwandten geschrieben?« »Ach was«, meinte Max gleichmütig. »Die werden schon früh genug erfahren, ob ich unter ihnen oder über der Erde bin.« »Ich habe auch nicht geschrieben. Es ist so vielleicht besser.« Sie schwiegen. Max sah sich um. Der Schnarcher war verstummt und lag mit friedlichem, mondbeglänztem Gesicht da. Die Knie hatte er heraufgezogen. Die beiden obersten, blank geputzten Messingknöpfe am Rock flimmerten im Licht. Weiter oben schlug einer mit dem Arm um sich, der getroffene Nebenmann ächzte dumpf auf. Tiefe Atemzüge. Der Mond stand jetzt hoch und sah silbergelb aus. »Ja«, fing der Jüngere wieder an, »das Blut wird zu dick und satt im schläfrigen Frieden. Wir hatten auch schon zu viel Kraft in den Friedensjahren seit 1870 aufgespeichert. Jetzt will und muss es mal wieder explodieren.« Er hatte die Hand empathisch erhoben und schlug, während er weitersprach, immer bei den Kraftpunkten in die Luft. »Was sind wir für graue Menschen geworden? Wir sind Krämer und Gewerbebetreibende, Industrieleute und sonst alles Mögliche. Aber wir haben nicht mehr den großen Sinn in die Ferne, die wilde Lust nach Abenteuern, Besitzergreifungen, wie sie unsere Vorväter hatten. Wir wollen nicht wissen, dass unser Blut immer Kampf will. Immer. Freie Faust und Kampf.« Der Lehrer hatte ihn einige Male auf dem Arm geklopft, während er so laut sprach, aber er hatte es nicht gemerkt. Er stieß nun mehrmals den Atem prustend heraus, als ob er schwitzte. »Wir dürfen nicht so laut reden«, sagte der Lehrer. Max sah etwas verwirrt nach beiden Seiten, aber nichts rührte sich. »Das ist alles ganz gut, wie Sie es sagen«, meinte ruhig der Ältere, aber warum nicht ein friedlicher Kampf? Klugheit gegen Klugheit, statt dieser barbarischen, von den niedrigsten Urinstinkten des Menschen genährte Krieg. Das ist ja nun gar kein Kampf mehr. Kraft gegen Kraft des Andern, Faust gegen Faust wie früher. Das ist eine maschinenmäßige Schlechterei. Maschinengewehre, Schnellfeuergeschütze, gepanzerte Luftschiffe, Minen wüten gegeneinander. Der Kampf ist unpersönlich, riesiger und entsetzlich geworden. Und das Ende ist grenzenlose Zerstörung alles Lebens. Bedenken Sie, dass der Sieger, das ist der, der die jungen Männer des feindlichen Staates am kunstgerechtesten niedermäht, durch seine erfolgreiche Schlachten dessen ganze Zukunft für 100 oder viele 100 Jahre vernichtet. Der Student schwieg sinnend, seine Finger trommelten mechanisch auf dem Seitengewehrkoppel. Ich kenne kein rührseliges Bedauern mit einem Unterliegenden, nur der Stärkere hat das Recht zum Leben. Sie sehen das überall in der Natur und unter den Menschen. Und wer hier der Kräftigste, der Sieger und Zukunftserbauer ist, das wird sich von morgen ab schon zeigen. Der Lehrer zog die Knie an und legte die Ellenbogen darum und antwortete dann vor sich hin: Wir müssen ja diesen Krieg noch austragen. Aber später soll alles besser werden. Keine Heere, keine wahnsinnig gesteigerten Rüstungen. Aber es kommt dadurch doch Geld unter das Volk, warf Marx ein. Gewiss kommt dadurch Geld unter das Volk, aber das Geld könnte für humanere Zwecke angewandt werden. Ja, später, da soll es nur Polizeitruppen und Gerichte geben, die Recht und Sitte aufrecht halten, und ein großes Schiedsgericht für die ganze Welt, das alle aufkeimenden Streitigkeiten unter den Ländern schlichtet und die Kriege von der Erde schafft. Jeder Krieg ist zu vermeiden. Auch dieser wäre bei Zeiten zu verhindern gewesen. Jetzt ist es zu spät. Der Lehrer unterdrückte einen Seufzer. Und wenn Ihr schöner Traum in Erfüllung geht, sagte Marx, dann kann die ganze Menschheit ruhig schlafen gehen. Er bereute jedoch gleich seine Ironie und sagte: Doch, Ernst, Sie wissen doch auch, dass die großen Ideale nie reale Wirklichkeit werden. Wenigstens nicht vollkommen. Ja, leider, aber die Sehnsucht hofft doch immer, und wir glauben doch noch immer, am Anfang zu stehen, und da riss Marx ihn am Arm: Der Posten! Sie warfen sich beide nieder. Marx lag auf dem Bauch und schielte nach oben. Er sah, wie die schwarze Silhouette des Soldaten reglos stehen blieb. Das Gewehr lag über seiner Schulter, und das aufgesteckte Seitengewehr blinkte. Jetzt nahm er seinen Gang wieder auf. Seine schweren Schritte verhallten weich. Vorbei. Eine Weile stierten die beiden ins Dunkel. Na, flüsterte der Lehrer vorsichtig, ich glaube, wir schlafen noch ein paar Stunden. Ja, sagte Marx und hält die Uhr in die Höhe. Es ist 10 Minuten nach 11. Wir haben nun noch 3 Stunden. Einen schweren Augenblick schwiegen beide. »Gute Nacht«, sagte Marx. »Auf Wiedersehen«, antwortete der andere bedeutungsvoll, drückte ihm die Hand und kriecht leise zur Seite auf seinen Platz. Tiefe Atemzüge weiterhin, hier und da schnarchen. Der Mond ist ganz hinaufgerückt und glänzt merkwürdig und friedestill. Kapitel 2. Marx spürte eine sonderbare, dunkle Erschütterung. Jetzt wieder. Er riss die Augen auf. Man hatte ihn an der Schulter gerüttelt. Der Wecker war schon weitergegangen. Um ihn her sprangen und krochen die Soldaten hoch. Es wimmelte überall. Marx blickte auf und besann sich. Der Mond war ganz tief zur Seite gerutscht. Weiter hinauf hörte er eine Stimme. »Vorwärts! Hoch!« Nun musste er wohl. Er stand auf. Seine Beine waren steif. Er fror. Er rollte den grauen Feldmantel, auf dem er gelegen hatte, zusammen, schnürte ihn um den Tornister und warf dann diesen schweren Rucksack über den Rücken. Mantel, Rock, Tornister, alles war feucht und klamm. Er schüttelte sich und schlug die Arme mehrmals über Kreuz um den Rumpf. »Einrücken! Ausrichten!« brüllte hinter ihm jemand. Er fasste schnell sein Gewehr, stieg über den Wall und sprang nach vorn, wo schon eine dunkle Masse stand. Knöpfe und Waffen blitzten auf. Rundher gedämpftes, schwirrendes Gemurmel und weit in die Nacht schrille Kommandorufe. Er suchte sich in dem kribbelnden, dicken Schwarm zurechtzufinden. Da kam einer auf ihn zu, es war der Lehrer. Doch nein, er erkannte den gefreiten Müller. »Verflucht duster«, sagte der. Marx hatte nichts verstanden und stellte sich neben ihn. Mann an Mann schob sich langsam zum langen Glied zusammen. Jemand prahlte roh und laut. Marx sah sich um. Er konnte aber keinen erkennen in der unruhig trappelnden Soldatenmenge. Bis tief hinein schielten helle Gesichter und darüber blinkerten Helmspitzen. »Ruhe!« dröhnte es von vorn. Wie abgeschnitten verstummte alles. »Stillgestanden!« Ein dumpfer, gliedlanger, zuckender Ruck ging durch die Reihen. Nichts rührte sich. »Gewehr über!« Ein klirrender, aufgeschlagener Krach. Einige Gewehre klapperten nach. Offiziere liefen aufgeregt vor die Front und riefen abgerissen. Marx verstand es nicht. Tief Vorsicht, dicht über den schwarz dahingedehnten Boden sah er in der Ferne kleine, sich bewegende Lichter. Die Pioniere, dachte er. »Mit losem Schritt vorwärts, Marsch!« Links und rechts schrie man den gleichen Befehl. Schwer, dumpfdunkel, stampfend schob sich die unübersehbare Truppenmasse in die Finsternis. Tritt vor Tritt vorwärts, Tritt vor Tritt vorwärts. Ab und zu stolperte Marx. Weiter, Tritt vor Tritt vorwärts. Er hörte, wie der Gefreite neben ihm stark gähnte und hinterher schimpfte. Der Boden stieg in unregelmäßigen Wellen an. Vor der Linie tanzten ein paar Schatten. Es waren die Unteroffiziere und Leutnants. Die grauen Uniformen machten sie fast unerkennbar in der Nachtdämmerung. »Brrrr«, tönte etwas. Marx horchte. Er glaubte, es käme vom Vorher. »Brrrr«, kam es näher, von hinten aber, über die Marschierenden hinweg. Ein starkes, metallisches Brummen nach vorn. Ein schwarzes Etwas sah Marx wie eine große Fledermaus dahinschatten. Der Aeroplan musste ziemlich hoch sein. Die einzelnen, sonst scharf knatternden Motorzündungen waren zu einem schwachen Surren verwischt. Man hörte schon nichts mehr. Jetzt ging es durch einen Weinberg. Halbmannshohe Stöcke brachen unter den strauchelnden, schweren Stiefeln. Sie wurden niedergeknickt und zerstampft. Weiter. Marx hatte das Gefühl, als müssten sie so in alle Ewigkeit marschieren. Tritt vor Tritt, Tritt vor Tritt, vorwärts. Vom linken Flügel kam eine Bewegung her. Ein »Weiter!« Ruf sprang von Mann zu Mann. Einer nach dem anderen nahm im Gehen den drückenden Helm ab. »Helme bedecken!« rief Marx linker Nebenmann ihm zu. Er gab es rechts weiter und nahm den Helm ab, zog den grauen Stoffbezug aus der Hosentasche und streifte ihn über den verräterisch blinkenden Helm. Es war einige Unordnung entstanden. Nachdem aber alle Helme wieder fest auf den Köpfen saßen, fielen alle Füße wieder in den gewohnten schweren Schritt. Der Anmarsch wurde mühsamer. Der taunasse, schlüpfrige Grasboden setzte in kurzen Sprüngen zu Wellen und Blöcken an, die hier und da von Löchern unterbrochen wurden. Es hieß aufpassen. Diese kleinen Anstrengungen, das beklemmende Dunkel und das Ungewisse, das vor ihnen stand, hatte die Truppen warm gemacht. Schweißiger Dunst strömte von einem zum anderen, und aus der ganzen bewegten, schwer bepackten Menschenmasse stieg es wie warmer Rauch in die nasskalte Nachtluft. Marx fror nicht mehr. Sein Rock, überhaupt die ganze Kleidung, roch muffig, wie sonst Zeug im Regen riecht. Er zerrte den Tornister, der allmählich drückte, nach der rechten Schulter hin, denn die Packung in ihm hatte sich verschoben, so daß er bei jedem Ruck des Körpers nach links rutschte. Dies monotone Dahinmarschieren wurde Marx langweilig. Er fing an, auf in den Kampf, Torero, halblaut vor sich hin zu flöten. Er hörte aber gleich wieder auf, weshalb wußte er selber nicht. Der Atem ging kurz und stoßend, das Gelände wurde steil, die Reihen lockerten sich, man sprang, ging, kroch, zog ein Bein nach, marschierte wieder einige Schritte und so fort. Vorwärts. Was war das? Ein langer Lichtstrahl ging in die Nachtwolken, sank tiefer und kam tastend über die Erde hinstreichend näher. »Nieder!« brüllte Marx Nebenmann. Er schrie es nach rechts weiter. Regungslos lag alles keuchend mit dem Bauch auf dem nassen Felde. »Das muss wohl Kohl sein«, dachte Marx nervös, als er große, dicke Blätter zwischen den Fingern fühlte. Gespenstisch huschte der Scheinwerferstrahl, schärfer leuchtend von der Seite her. »Jetzt«, zuckend riss Marx die Augen zu. Als er sie nach dem Augenblick wieder öffnete, war er noch ganz geblendet. Ein großer Lichtkreis schwamm vor ihm, aber der Strahl war schon weiter gewandert und suchte weit rechts im Dunkel. Alles setzte sich wieder in Marsch. Vorwärts. Da, Brummen. Es kam erstickt vom Vorder oben. Sie mussten wohl etwas gemerkt haben. In längeren Pausen murrte ein dunkler Knall. Es klang aber verwischt, weit entfernt. Man schoss wahrscheinlich nach einer anderen Richtung. Von hinten her schmetterte gellend ein Trompetensignal. »Das Ganze, halt! Halt! Halt!« schrien die Unteroffiziere vor allen Reihen. »Tornister abwerfen! Bajonette aufgepflanzt!« wurde weiter kommandiert. Ein Wald von scharf geschliffenen Messern blitzte auf den Gewehrläufen. Krachend flogen die Tornister nach hinten. Ein erwartungsheißer Augenblick Ruhe. Mann an Mann standen alle mit sturmklopfenden Herzen da. Das stoßweise Brummen vom Fort nahm zu. Pfiu! Grellrote Leuchtraketen pfiffen vor ihnen im Schwarzen hoch, das Zeichen zum allgemeinen Sturm. Hinten in den Truppenmassen, vor der Front, links und rechts und ganz weit rechts hinauf, überall schrillten durchdringend die kleinen Pfeifen der Zugführer. »Zum Sturm! Laufschritt! Marsch, marsch!« Wie eine riesige murmelnde Herde stürzte alles hastig und heiß vorn aufwärts. Unaufhörlich sauste Donner an allen Ohren vorbei. Man schoss wie wahnsinnig vom Fort. Geschosse sausten jetzt auch dicht über die Anstürmenden weg. Feuerkreise zuckten blitzähnlich oben auf. Das ganze Nachtdunkel brüllte, ein gewitterndes, mörderisches Chaos. Da schlug es mitten unter ihnen ein. Krach! Eine Fontäne von Erde, Fleisch und Rauch sprang spritzend und heuend hoch. Mit den nächsten wurde Marx von dem ungeheuren Luftdruck hingeschleudert. Er riss sich wieder hoch, er fühlte nichts, er fing wieder an zu laufen. Nur vorwärts, vorwärts, Granatsplitter regneten auf die Helme. Es galt, so schnell wie möglich durch diese Feuerzone zu kommen. Instinktiv rannten alle wie besessen. Warum? Weshalb? Wusste niemand. Nur weiter stürmen. Schnell, schnell! Man musste schon ziemlich dicht vor dem Fort sein, denn der Geschützdonner wurde ohrensprengend. Man lief blind durch schwellenden, beißenden Pulverqualm wie durch Gewitterwolken. Jetzt brach überall in der Ferne ein neues, wühlendes Donnern los und wurde zu einem Brummen, zum dunkelsten Unterton alles anderen Zischens, Krachens und Prasselns. Die 42 cm Belagerungsgeschütze nahmen ihre unheimliche Tätigkeit wieder auf. Sämtliche Forts wurden unter Feuer gehalten. Die von Pulverrauch und Geruch zerquälte dicke Luft wurde von Getöse und pfeifenden Geschossen und hoch oben platzenden Feuern zerschnitten. Immer mehr und dichter einschlagende Schrapnells rissen entsetzliche Trichter in die aufdrängenden Massen und bohrten sich weiter rasend in die Erde. Vorn zu beiden Seiten stürzten Soldaten. Marx rannte im wahnwitzigen Rausch weiter, zwischendurch über einen Menschen wegspringend, einen Getroffenen, der schräg auf ihn zufiel, zur Seite stoßend. Nur eins brannte stärker in seinem Hirn als das Fieber in allen hineinhastenden Gliedern. Vorwärts, nur dies. Was war das? Er prallte zurück, andere fielen hin, Stacheldraht war hier gespannt, Pioniere sprangen hervor und zerschnitten mit großen Heckenscheren das gefährliche Hindernis. Durch. Er merkte nicht, dass er sich eine große blutige Schramme quer über die Hand gerissen. Doch 10 Schritte weiter warf er sich mit aller Gewalt rückwärts, so dass er dumpf hinfiel und mehrere auf ihn traten. Im letzten Augenblick noch hatte er eine unheimliche Tiefe erkannt, eine Wolfsgrube, die mit spitzen Pfählen und Drähten angefüllt war. Schreiend und ächzend hörte man, es mussten viele hineingefallen sein. »Bullen rüber!« kommandierte jemand, und weiter wälzte die Masse über die von Pionieren hinübergeworfenen Balken und Bretter. Sie standen am Fuß des Walls. Wie eine schwarze Mauer stieg er vor ihnen auf. Maschinengewehre prasselten jetzt monoton und heftig von oben, spritzten scheffelweise Kugeln wie Erbsen hinunter. Die Wirkung war furchtbar. Wie hingemäht fiel ein Drittel aller Laufenden. »Vorwärts! Sturm! Hurra!« hörte man durch den Dampf die vom Schießlärm fast verschluckten schreienden Stimmen der Offiziere, und mit wilden, brausenden »Hurra!« Rasen wühlten alle aufwärts, kriechend, auf allen Vieren, springend, fallend. »Hurra! Hurra!« in das Handgemenge auf den Wall. 10 Männer schlagen rücklings hinunter, 20 drängen mit zusammengebissenen Zähnen nach, und wieder stürzen 10 Durchbohrte in die Tiefe und reißen Kameraden mit. Doch wieder springen 30 mit blutheiserem »Hurra!« auf die Schanze, und mehr, immer mehr, Hunderte. Die Verteidiger ziehen sich in die Mitte des Forts zurück, hinter Mauern, in die Panzertürme, in die Trümmerhaufen der Kasematten, überall laufen und springen welche. Die Stürmer liegen hinter den Kuppen der Wälle und feuern in das offenliegende, schrecklich verwüstete Fort. Wieder und wieder drückt Marx ab. Der Lauf wird schon warm und die rechte Schulter schmerzt ihm von fortwährenden Rückschlag des Kolbens. Blutrotes Brausen sprengt seinen Kopf fast und verdrängt jeden Gedanken und Bewusstsein. Es ist ihm, als ob er im Sonnenbrand läge und furchtbar schwitze. Ganz mechanisch reißt er den Auswurfhebel herum und schiebt einen neuen Patronenrahmen in die Kammer. Wieder 6 Schüsse durch den mit heißen, verkrampften Fingern gerichteten Lauf, Hebel runter, ein neuer Rahmen eingeschoben, wieder 6 Schüsse, unaufhörlich. Vereinzelt knallen die Schüsse der ins Innere geflohenen Verteidiger. Zwischen den in Beton- und Mauerwerkstrümmern gebildeten Lücken stapeln sich Tote auf. Kreuz und quer sind sie übereinander gefallen, und tief unter ihnen röcheln vielleicht noch Verwundete. An mehreren Stellen dringen die Stürmer mit einem Satz von den Schanzen springend auf die Mitte des Forts zu. Da rennen plötzlich 10 Mann hinter dem geborstenen Panzerturm hervor und laufen, die Bajonette gefällt, mit irrsinnigerer Bravour auf dem Wall zu, auf die verhassten Schützen zu. Ehe sie einige Meter gelaufen sind, kollern 9, jeder von mehreren Kugeln durchlöchert, wie Strohpuppen ineinander. Der letzte stürzt weiter, einige unverständliche Laute stoßweisend herausgurgelnd, als ob er singen wollte. Dann schlägt auch er nach rückwärts lang hin, zuckt mit einem Bein und liegt still. Das Fort ist genommen, der letzte Mann fiel. Auf dem Schuttplatz stehen die Eroberer in Gruppen und schreien wie betrunken ein »Hurra!« nach dem anderen. Marx wollte auch rufen, aber es blieb ihm würgend in der Kehle stecken. Er schlich zur Seite und setzte sich in eine Ecke auf einem Mauerblock. Er spürte keine Müdigkeit, nur Durst. Ohne abzusetzen, trank er den schwarzen Kaffee aus seiner stoffüberzogenen Blechflasche. Einige Kommandos, ein lautes Hin- und Hertrappeln. Die Besetzungsposten wurden aufgestellt. Die anderen sollten nun endlich ruhen. Vollständig erschöpft fielen die meisten Soldaten, wo sie gerade standen oder saßen, in verwirrten, blutschweren Halbschlaf. Die einen mit fiebrig gerötetem, andere mit grünlich-blassen Gesichtern. Von den anderen Forts, die in der dunkelgrauen Ferne wie große Maulwurfshügel aussahen, brummten noch gedämpft und nachlässig Kanonen. Ab und zu noch einmal ein scharfer Knall, dann wurde es ruhiger, überall lagerte drückende Mattigkeit. Zwei Tote lagen neben Marx. Dem einen sickerte noch immer Blut, wie ein winziger Quell aus der Stirnwunde über das Gesicht. An den Rändern war es eine schwarze Kruste. Voll Ekel drehte Marx sich um und sah durch eine große Bresche des Walls nach außen. Unbestimmte, trübgraue, fröstelnde Helligkeit des Morgens dämmerte schweigend über den ganzen Himmel herauf. An einer Stelle färbte es sich grünlich-violett und darunter, ganz tief, wurde es schon gelb. Nun saß er hier, auch ein Sieger. Er wusste nicht, ob er froh oder voller Trauer sein sollte. Ziellose Gedanken schwankten in ihm. Er fühlte sich so leer und kam sich eigentlich recht nutzlos vor. Er sah in der Reichshauptstadt, in allen Heimatstädten die Menschen sich scharenweise um die Anschlagsäulen, vor den Zeitungsredaktionen drängen und die Siegestelegramme heißhungrig lesen. Und dann Geschrei, Geschrei, Siegesjubel. Wer dachte da wohl an die unzähligen Opfer der Sieger, an die Toten, die mitgesiegt hatten? Die Verlustlisten kamen ja immer viel später heraus. Wehmütige, zweifelnde Beklommenheit beengte seine Brust. Dieser Krieg, Ächzen entfuhr ihm. Er hob den starren Blick vom Steinboden und sah wieder in die Weite. Scharlachrot glühte die Sonnenkugel zwischen den zart angelaufenen Wölkchen. Wie ein blutiger Klumpen hing sie da, so entsetzlich rot, als habe sie sich vollgesogen mit all dem schwimmenden Blut da unten. Es war ihm, als ob die Bergkuppe in der Ferne, die lang abwärts gezogenen zerstampften Felder und Weinberge, als ob der ganze Morgenhimmel und er selbst mit Blut, mit brüllendem Blut übergossen seien. Er merkte, dass ihm übel wurde. Er wurde schwindelig. Er stand auf und wollte da. Er stößt mit dem Fuß an die andere Leiche. Und das ist der Lehrer. Er schwankt, greift in die Luft und bricht mit einem dumpfen Aufstöhnen zusammen. Golden strahlte ein herrlicher, stiller Morgen. 29. August 1914, geschrieben in Faaborg, Dänemark. Ende von Die Festung von Gerrit Engelke, gelesen von Dirk Weber. Rheinberg. Feder und Schwert von Rainer Maria Rilke. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Feder und Schwert von Rainer Maria Rilke. Ein Dialog. In der Ecke des Zimmers stand ein Schwert. Die helle, stählerne Fläche seiner Klinge glänzte, vom Strahle der Sonne berührt, in rötlichem Scheine. Stolz hielt das Schwert Umschau im Zimmer. Es sah, dass alles sich an seinem Glasten weidete. Alles? Nicht doch. Dort auf dem Tische lag, müßig an ein Tintenfass gelehnt, eine Feder, der es nicht im Mindesten einfiel, sich vor der glitzernden Majestät jener Waffe zu beugen. Das ergrimmte das Schwert, und es begann also zu sprechen. Wer bist du wohl, nichtswürdig Ding, dass du nicht gleich den andern vor meinem Glanze dich beugst und ihn bewunderst? Sieh nur um dich. Alle Geräte stehen ehrfurchtsvoll in tiefes Dunkel gehüllt. Mich allein, mich hat die helle, beglückende Sonne zu ihrem Liebling auserkoren. Sie belebt mich mit ihrem wonnigen Flammenkusse, und ich lohn ihr's, indem ich ihr Licht tausendfach wieder strahle. Mächtigen Fürsten nur ziemt es, in leuchtendem Gewande daherzuschreiten. Die Sonne kennt meine Macht, darum legt sie mir den königlichen Purpur ihrer Strahlen um die Schultern. Lächelnd erwiderte darauf die besonnene Feder: Sieh doch, wie eitel und stolz du bist und wie du dich brüstest mit dem erborgten Glanze. Sind wir doch beide, besinne dich, ganz nahe Verwandte. Beide hat uns die sorgende Erde geboren, beide sind wir im Urzustand vielleicht im selben Gebirge nebeneinander gestanden. Jahrtausende lang, bis der Menschen geschäftiger Fleiß die Ader des nützlichen Erzes, deren Bestandteil wir waren, entdeckte. Beide nahm man uns weg, beide sollten wir, ungefüge Kinder der rauen Natur noch, ober der Hitze der dampfenden Esse, unter des Hammers mächtigen Schlägen zu nützlichen Gliedern des irdischen Treibens umgeschaffen werden. Und so geschah es. Du wurdest ein Schwert, bekamst eine große, feste Spitze. Ich, eine Feder, wurde mit einer dünnen, zierlichen bedacht. Sollen wir wirklich schaffen und wirken, müssen wir uns erst die glänzende Spitze benetzen. Du mit dem Blute, ich nur mit Tinte. Diese Rede, in gelehrtem Stil gehalten, fiel nun das Schwert ein, macht mich für wahr lachen. Es ist doch gerade, als wollte die Maus, das kleine, nichtige Tierchen, ihre nahe Verwandtschaft mit dem Elefanten beweisen. Die spräche dann so wie du. Denn auch sie hat gleich dem Elefanten vier Beine und hat sich sogar eines Rüssels zu rühmen. So könnte man glauben, sie seien zum wenigsten Vettern. Du hast, liebe Feder, sehr schlau und berechnend jetzt das nur genannt, worin ich dir gleiche. Ich aber will dir erzählen, was uns unterscheidet. Ich, das glänzende, stolze Schwert, werde um die Hüfte geschnallt von einem kühnen, edlen Ritter. Dich aber, dich steckt ein altes Schreiberlein hinter sein langes Eselsohr. Mich erfasst mein Herr mit kräftiger Hand und trägt mich in die Reihen der Feinde, ich führe ihn hindurch. Dich, beste Feder, führt dein Magister mit zitternder Hand über vergilbtes Pergament. Ich wüte furchtbar unter den Feinden, springe mutig, tollkühn, bald her, bald hin. Du kratzest in ewiger Monotonie über dein Pergament hin und wagst dich nicht ein Stückchen aus jenen Bahnen, die dir die führende Hand vorsichtig weist. Und endlich, endlich geht meine Kraft zu Ende, werde ich alt und schwach, dann ehrt man mich, wie es Helden ziemt, stellt mich im Ahnensaale zur Schau und bewundert mich. Was aber geschieht mit dir? Ist dein Herr mit dir unzufrieden, wirst du alt und beginnst mit dicken Strichen über das Papier hinzukräuchen, packt er dich, entreißt dich dem Stiele, der dir Stütze war, und wirft dich weg, wenn er nicht Gnade übt und dich mit ein paar deiner Schwestern um wenige Kreuzer einem Trödler verkauft. Du hast in mancher Beziehung, versetzte die Feder sehr ernst, so Unrecht nicht. Dass man mich oft gering schätzt, ist wahr, ebenso wie, dass man mich, nachdem ich unbrauchbar geworden bin, sehr übel behandelt. Doch deswegen ist die Macht, die mir zu Gebote steht, solange ich arbeiten kann, keine geringe. Es kommt ja nur auf eine Wette an. Du wolltest mir eine Wette anbieten? Lachte das übermütige Schwert. Sofern du wagst, dieselbe anzunehmen. »Und ob ich sie annehme«, versetzte das Schwert, das sich noch nicht vom Lachen erholen konnte. »Was gilt die Wette?« Die Feder aber setzte sich zurecht, nahm eine strenge Amtsmiene an und begann. »Wir wollen wetten, dass ich imstande bin, dich zu hindern, deiner Arbeit, dem Kampfe nachzugehen, wenn ich will.« »Hoho, das klingt ja kühn.« »Bist du's zufrieden?« »Ich gehe darauf ein.« »Nun wohl«, sagte die Feder, »lass uns sehen.« Es waren wenige Minuten seit dem Abschluss dieser Wette vergangen, als ein junger Mann in reichem Waffenkleide eintrat, das Schwert fasste und sich dasselbe anlegte. Hierauf betrachtete er wohlgefällig die blanke Klinge. Von draußen erschallte heller Trompetenruf, Trommelwirbel, es ging zur Schlacht. Eben wollte der junge Mann das Zimmer verlassen, als ein anderer, der eine hohe Stelle bekleiden musste, wie man aus seinem reichen Schmucke ersah, eintrat. Der Junge verneigte sich tief vor ihm. Der Würdenträger war indes an den Tisch getreten, hatte die Feder erfasst und eilends etwas hingeschrieben. »Der Friedensvertrag ist schon unterzeichnet«, sagte er lächelnd. Der Jüngere stellte sein Schwert wieder in die Ecke, und beide verließen das Zimmer. Auf dem Tische aber lag die Feder. Der Sonnenstrahl spielte mit ihr, und ihr feuchtes Erz glitzerte hell. »Ziehst du nicht zum Kampfe, mein liebes Schwert?« fragte sie lächelnd. Das Schwert aber stand still in der finsteren Ecke. Ich glaube, es prahlte nie wieder. Ende von »Feder und Schwert«. Memoiren aus dem Hofleben, aus den hinterlassenen Papieren eines Kettenhundes. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Memoiren aus dem Hofleben, aus den hinterlassenen Papieren eines Kettenhundes. Von R. Hase. Mein Herr hatte mich lieb und hätte mich gern behalten. Allein von seiner Liebe konnte ich nicht leben, und im Grunde war es ein großes Glück für mich, dass ihm seine Einkünfte nicht erlaubten, zwei Personen, nämlich sich und mich, zu ernähren, und dass er mich deshalb verkaufen musste. Er bekam, glaube ich, ein schönes Stück Geld, wofür er sich wenigstens 8 Tage lang vollständig satt essen konnte, und ich erhielt die Aussicht auf lebenslängliches Sattessen, nämlich einen Hofdienst mit der Zusicherung einer der einstigen angemessenen Pension, wenn ich treu und redlich diente, aber zuletzt dienstunfähig werden sollte. Ich wurde nämlich bei dem reichen Bauern im Dorfe als Wachhund angestellt und erhielt für die in diesem Posten verbundenen Funktionen neben meiner täglichen Revenuen an gutem und hinreichendem Futter noch ein für mich ganz allein bestimmtes schönes Bretterhaus in meines neuen Herrn Hofe zur Amtswohnung. Überdies wurde ich gleich anfangs mit einem recht hübschen messingenem Halsband und der dazugehörigen Kette dekoriert. Natürlich freute ich mich nicht wenig über mein Avancement und war stolz auf mein Halsband und meine Kette. Zu meiner Schande muß ich zwar gestehen, dass ich anfangs dann und wann noch eine gewisse plebische Sehnsucht nach der Freiheit in mir regte, deren ich bei meinem früheren Herrn genossen hatte. Allein ich kämpfte gegen solche Gemütsregungen wacker an. War jene Freiheit ja doch nur die Freiheit eines Vagabunden ohne Halsband, ohne festes Traktament, ja ohne festen Namen und Titel. Was will eine solche Freiheit gegen das erhabene Bewusstsein sagen, ein Hund in Amt und Würden zu sein? Zwar setzte es zuweilen Fußtritte ab und verbal Injurien noch öfter, denn mein Herr war ein wenig barsch, allein ich schüttelte dergleichen kleine Unannehmlichkeiten in der Regel bald ab, ja, gewöhnte mich zuletzt sogar dermaßen daran, dass ich sie als die Würze des täglichen lieben Brotes anzusehen anfing. Auch die Kinder des Hauses, die mich liebten, pufften und zwickten mich oft viel zärtlicher, als vielleicht nötig gewesen wäre. Natürlich aber rechnete ich mir solche wehtuende Gunstbezeugungen zur Ehre an und nahm sie mit schwanzwedelnder Dankbarkeit geduldig hin. verdroß mich ja einmal etwas von Seiten meiner Herren, an denen ich mich nicht rächen durfte. Nun, so ließ ich dafür meinen Ärger an den Gänsen oder Hühnern aus. Genug, ich fand an dem Hofleben immer mehr Geschmack. Jedenfalls war auch unser Hof einer der größten und glänzendsten weit und breit. Einer der glänzendsten, denn er wurde alle Tage von der Viehmagd oder dem Knecht tüchtig abgefegt und mit reinem Wasser begossen, was wegen des vielen Unrats, dem Höfe ausgesetzt sind, sehr notwendig und nachahmenswert ist. Mein Amt war eine Art Zäsur oder Hofpolizei. Ich hatte darauf zu sehen, dass sich nichts einschlich, was nicht hoffähig war, weder Mensch noch Tier. Ließ sich etwas Verdächtiges blicken, etwa eine fremde Katze oder ein Bettler, so erhob ich gleich ein Gebell, als ob das Heil des ganzen Hofes auf dem Spiele stünde. Ein guter Physiognom war ich, das darf ich mir wohl selber nachrühmen. Ich sah es Menschen und Tieren gleich am Rocke oder Felle an, ob ich sie wohl hereinlassen durfte, und roch überhaupt die Hoffähigkeit wohl eine Viertelstunde weit. Bei all meiner Wachsamkeit aber konnte sich doch eine Menge Schmarotzer und anderes Gesindel nicht fernhalten. Besonders ärgerte mich die Zudringlichkeit der Petite Bourgeoisie, ich meine die kleinen Vögel. Die flogen in unserem Bereich aus und ein wie demokratische Ideen in einem noch so wohlbewachten monarchischen Staate und hüpften ganz ungeniert umher und sangen, ohne erst um Erlaubnis zu fragen, wie ihnen der Schnabel gewachsen war. Auch bei unseren hoffähigen Insassen selbst hatte ich darauf zu sehen, dass alles der hergebrachten Etikette gemäß zuging, und es kam nicht selten vor, dass ich ein leichtfertiges Huhn, das sich allzu laut und lustig betrug, oder eine allen Anstand vergessende Gans mit der Schnauze höchst unsanft bei einem Flügel fasste und zupfend zurechtwies. Ich lag nämlich nicht immer an der Kette, sondern hatte oft genug die goldene Freiheit, in dem Hofe auf und ab zu spazieren. So oft jemand kam, bellte ich. Jedem Ein- und Austretenden begleitete ich einige Schritte, machte somit die Honneur des Hofes und versah demnach auch die Stelle des Oberzeremonienmeisters. Gar oft auch ging ich mit meinem Herrn auf Reise. Er nahm mich nämlich jedes Mal mit, wenn er ein Schwein oder ein Kalb zu holen hatte oder nach dem benachbarten Markte ging. Solche Reisen erweiterten natürlich gar sehr den Umfang meiner Begriffe und trugen nicht wenig zur Bildung meines Gemüts bei. Nichts ging über die fröhliche Ausgelassenheit, womit ich die kurze Freiheit auf solchen Reisen genoss. Hätte ich sie öfters genossen, sie wäre mir lange nicht so angenehm gewesen. Ja, es ist eine Wahrheit, über welche ich öfters nachgedacht habe, dass man auch die Freiheit nur selten und nur in kleinen Gaben genießen darf, wenn man sie als ein Gut empfinden soll, und dass man daher den weisen und gütigen Herren nicht genug danken kann, die uns einsperren, nur um uns von Zeit zu Zeit solch einen Genuss zu gönnen. Unser Hof bestand, wie sich's gehört, aus wenig Menschen und viel Vieh, hohem sowohl als niedrigem. Dem Hohen, zu welchem ich Pferde, Ochsen, Kühe, auch allenfalls noch Schweine und Böcke rechne, ward ich gleich beim Antritt meines Amtes von meinem Herrn, ältestem Buben, in ihren Ställen vorgestellt. Die Pferde blinzelten mich an und nickten vornehm mit dem Kopfe. Die Ochsen und die Kühe brummten etwas zwischen den Zähnen, was ich zu meinen Gunsten auslegte. Ich glaubte nämlich, sie haben mir gnädig zugebrummt, dass es sie unendlich freue, mich kennenzulernen. Dem niederen Vieh, das sich meist auf dem Hofe umhertrieb, stellte ich mich selber vor, indem ich alle der Reihe nach respektvoll beschnupperte. Und es entspannte sich zwischen mir und den meisten gar bald eine gewisse Entente Cordiale. Gegen die übrigen beobachtete ich wenigstens jene Egards, welche die Courtoisie gebietet, die mich freilich oft genug zwang, die Schnauze in freundlichen Falten zu legen wo ich hätte zufahren und beißen mögen. Natürlich ward ich bald genug in all die wichtigen Angelegenheiten eingeweiht, die unseren Hof beschäftigten. So flüsterte man mir gleich am Anfang das freilich schon ziemlich offenkundige Geheimnis zu, dass sich die rote Kuh in höchst interessanten Umständen befinde. In der Tat genas sie auch bald darauf ein hoffnungsvolles Kälbchen, ein freudiges Ereignis, an welchem der ganze Hof pflichtschuldig den wärmsten Anteil nahm. Es ging bei uns, wie man sich denken kann, ziemlich laut, ja geräuschvoll her, namentlich zu gewissen Tageszeiten. Da hörte man durcheinander wiehern, brummen, grunzen, blöken, meckern, schnattern und piepen, und zwar fast alles auf Französisch. Auch ich bellte dann wohl in die allgemeine Unterhaltung ein paar Worte mit hinein. Am schwatzhaftesten waren unsere Hofdamen, die Gänse. Sie konnten fast keinen Augenblick den Schnabel halten und schnatterten oft über die gleichgültigsten Dinge stundenlang mit dem ernsthaftesten Eifer. Übrigens waren sie meist ziemlich boshaft und neidisch und verleumdeten sich gerne untereinander. Eine jede hielt sich in ihrer Eitelkeit für schöner und geputzter als die übrigen. So behaupteten die Weißen, graue Federn seien nicht mehr in der Mode. Die Grauen aber sagten, Grau sei jetzt am Pariser Hofe die Lieblingsfarbe. Bei solchen Meinungsverschiedenheiten schnatterten sie sich gewöhnlich in eine Wut hinein, daß sie aufs Heftigste schnauften und oft dem Ersticken nahe kamen und einander mit den Flügeln schlugen und rupften. Selten ließ dann eine an der anderen eine gute Feder. Von dem krassesten Egoismus aber und der materialistischsten Gesinnung schienen mir unsere Hühner zu sein, was sich vornehmlich zeigte, wann sie gefüttert wurden. Dann gönnte keines dem anderen einen einzigen Bissen, und ein jedes hätte am liebsten, wäre es nur möglich gewesen, das gesamte Futter allein verschluckt, und wenn es sich den Tod darüber an den Hals geschluckt hätte. Nur ein einziges Huhn hielt sich vornehm von dem großen Haufen fern und fraß ganz abhart, was ihm etwa zufiel. Ich habe oft darüber nachgedacht, warum wohl dieses Huhn so stolz tue. Vermutlich, weil es in dem Schwanz ein paar bunte Federn mehr hatte als die anderen. Unser Hahn war ein martialischer Schmuckerjunker, nicht wenig stolz darauf, dass er die Sporen trug. Er schritt fast immer nur mit dem gravitätischen Schritte eines Hofmarschalls einher, nahm, wenn man ihm im geringsten zu nahe zu treten schien, eine herausfordernde Miene an und geriet leicht in Zorn, denn er hielt gar sehr auf Ehre. Seine Hauptbeschäftigung mochten übrigens seine Herzensangelegenheiten bilden, obschon ihm seine Amours fast nur Verdruß zu bereiten schienen. Wenigstens eifersüchtig war er wie ein Othello und hatte oft Duelle mit anderen Hähnen. Er präsentierte sich gern und war schon in aller Früh auf dem Düngerhaufen zu erblicken, wo er mit lauter Stimme rief, »Sieh, ich bin hi!« Dann und wann ließen sich auch zwei fremde diplomatische Truthähne sehen, die, vor Eifersucht und Ärger, sich aufblähend und im Gesicht blau werdend, einander auf allen Schritten argwünsch verfolgten und beobachteten. Sie verschwanden aber bald. Von dem einen weiß ich nicht, wo er hingekommen. In wohlunterrichteten Kreisen flüstert man sich zu, er sei mit einer geheimen Sendung betraut worden und abgereist. Der andere aber starb den schönen Tod für seinen Herrn. Er wurde am Bratspieß geröstet. Zu unserem Hof gehörte auch ein sehr gelehrter Storch. Er stand den ganzen Tag nachdenklich vor sich hinstarrend auf einem feinen, metaphysisch dünnen Beine und kümmerte sich so wenig um die anderen, als die anderen um ihn. Übrigens hielt er sich einen großen Teil des Jahres über in Ägypten auf den Pyramiden auf. Vermutlich philosophierte er an unserem Hofe über die Pyramiden und auf den Pyramiden über unseren Hofe. Vom höchsten Einfluss und Ansehen aber war ein großer Bock mit sehr ehrenwürdigem Barte, allem Anschein nach unser Kommerzienrat. Er meckerte selten, aber jedes Meck-Meck von ihm hatte Gewicht. Die jungen Herren, daher die Jungen meines Herrn, ritten zuweilen auf ihm, und es war daher eine unverzeihliche Unbesonnenheit von mir, dass ich ihn einst, als er ganz ungeniert mit seinen Vorderfüßen auf meine Amtswohnung trat, in der Hitze in das linke Hinterbein biss. Es hätte wenig gefehlt, so wäre ich deshalb gänzlich in Ungnade gefallen. Missliebig war ich wenigstens eine lange Zeit hindurch. Ein Individuum aber, vor dem ich mich ganz besonders in Acht nehmen musste, war die graue Hauskatze, die übrigens bei Licht besehen und genau gesprochen ein grauer Hauskater war. Obschon dieser Kater recht süß und freundlich zu tun wußte, so sah man ihn doch gleich die Kabale und das integrante Wesen an den Augen an. Auch galt er ganz allgemein als Zuträger und war als solcher um so gefährlicher, als er als Kammerherr bei der Tochter des Hauses, denn in der Tat schlief er in ihrer Kammer, das unbedingte Vertrauen seiner Herrin genoß. Und da nun die Tochter wieder alles bei der Mutter galt und die Mutter wieder dem Vater regierte, so regierte der graue Kater im Grunde mit seiner Art von ministerieller Allgewalt den ganzen Hof und wußte auch die leiseste Regung von Opposition zu unterdrücken. Und so mußte ich denn, trotz meiner liberalen Grundsätze, äußerst höflich und freundlich gegen eine Person aus einem Geschlecht tun, dem das meinige so feindlich ist, als die Montechis den Capulettis. Montechi und Capuletti. Ja, ich bekenne es laut, dass auch ich nahe dran war, ein Romeo zu werden und auf eine schimpfliche Weise aus meinem Geschlecht heraus zu lieben. Der graue Kater starb, und an seine Stelle kam diesmal ein Kammerfräulein, meine Juli, die junge, liebenswürdige Mietz Mietz. Ach, schon beim ersten Anblick machte sie einen gewaltigen Eindruck auf mein damals auch noch junges Herz. Wie war es auch anders möglich? Sie war ohne Widerrede das Ideal einer Katzenjungfrau. Weiß, ohne Makel wie ihr samtener Körper, war auch ihre Seele, mit den seltensten Vorzügen des Geistes und einer unendlichen Herzensgüte vereinigte sie eine Schönheit der äußeren Erscheinung, die an sich schon hingereicht haben würde, ihr alle Herzen zuzuwenden. Aus ihren herrlichen graugrünen Augen, die sie zuweilen sittsam schloß, leuchtete die himmlischste Sanftmut. Den küßlichen, von einem zarten Schnurrbarte überragten Mund umspielt eine unbeschreibliche Anmut, die sich noch steigerte, wann er sich öffnete, ein süßes Miau zu flöten. Ihr Gang und all ihre Bewegung waren so leicht und elastisch, dass man meinte, eine Grazie dahinschweben und mit dem Schwanze wedeln zu sehen. Noch kannte sie in unbewusster Unschuld die Fülle ihrer Reize nicht. Noch war ihre Fantasie durch schlechte Opern und Romane nicht verdorben. Sie war so gefühlvoll und weich, dass sie nicht einmal eine Maus erwürgen sehen, sondern höchstens selber essen konnte. Sie trug ein Halsband, viel schöner als das meinige, denn es war von Samt und mit Perlen gestickt. Es war ein Halsband erster Klasse, das ihr die Herrin eigenhändig um den Hals gelegt. Alle anderen Tiere beneideten sie um dieses Halsband, nur ich nicht. Ich gönnte es ihr von Herzen, denn sie war ein noch zehnmal schöneres wert. Tag und Nacht dachte ich nun an die Mietz Mietz. Ich ward unruhig und bellte traurig, wenn ich sie einmal lange nicht sah. Wann ich sie aber sah, wann sie züchtigen Schrittes an mir vorüberging, wann sie mich vielleicht gar im Vorübergehen streifte und ihre Äugler mich holdselig anzwinkerten, dann fuhr es mir wie ein elektrischer Strahl von Kopf bis in die Zehen meiner vier Füße. Und sie ging häufig genug an mir vorüber, denn sie fürchtete sich nicht vor mir. Ich glaube sogar, sie war mir gut. Wenigstens, als ich sie eines Tages schüchtern zu meinem Dinner einzuladen wagte, da verschmähte es die Gute nicht, mit mir fürlieb zu nehmen. Sie war dann so herablassend, alle Tage auch uneingeladen zu kommen und mit mir zu dinieren, wobei ich natürlich galant genug war, ihr stets die besten und größten Bissen zukommen zu lassen. Ich glaube, unsere Seelen sprachen und flossen zusammen, während unsere Körper schweigend zusammenaßen. Ja, es war eine glückliche Zeit, diese Zeit meiner ersten Liebe und meines ersten Wahnes, und ich kam der Verzweiflung nahe, als ich eines Tages die entsetzliche Entdeckung machte, dass ein fremder junger Kavalier, der unseren Hof besuchte, es war ein schlanker Kater, kohlrabenschwarz an Körper und an Seele, mir das Herz der holden Mietz abwendig zu machen anfing. Sie kam immer seltener, zuletzt gar nicht mehr zu meinem Dinner. Ach, den Verführungskünsten des schwarzen Junkers gelang es gar bald, das unerfahrene Herz meiner Mietz zu betören, und eines Tages war er mit ihr heimlich verschwunden, vermutlich, um sich ohne die Erlaubnis ihrer Angehörigen und des Hofes irgendwo mit ihr trauen zu lassen. Natürlich erregte dies großen Eklat und setzte unseren Hof 8 Tage lang in die größte Aufregung. Eine viel längere Zeit aber brauchte es, um meinen Schmerz zu heilen. Ich verfiel in eine tiefe Melancholie, die mich zusehends immer magerer werden ließ, tröstete mich aber endlich mit dem sehr vernünftigen Gedanken, dass meine Liebe zu Mietz doch im Grunde nur eine große Torheit gewesen und zu einer entsetzlichen Mésalliance geführt haben würde, die an unserem Hof sicher nicht geduldet worden wäre. Ich verheiratete mich später standesgemäß mit Lucretia, einer Hündin meiner Art und meines Ranges, erlebte öftere Vaterfreude und hatte auch die Genugtuung, meine Söhne an fremden Höfen sämtlich wohl platziert und meine Töchter vorteilhaft verheiratet zu sehen. Ich lebte eine Zeit lang vollkommen zufrieden und glücklich und würde es vielleicht immer noch gewesen sein, wenn nicht meine Frau, die Ungetreue, noch jetzt, indem ich es niederschreibe, fallen mir heiße Tränen über die Schnauze auf das Papier herab, wenn nicht meine Lucretia, wie seltsam ist doch der Geschmack der Weiber, ihre Würde so weit vergessen hätte, mit einem gemeinen Schäferhund, der sie umschnupperte, davon zu gehen. Ich sollte nun einmal kein Glück in der Liebe haben. O Lucretia, o Mietz, o ihr Weiber, ihr seid alle... Leider fehlt hier ein anscheinend sehr großer Teil des Manuskriptes, und es finden sich von den Memoiren nur noch folgende wenige Zeilen vor. Also in Ungnade gefallen, und warum? Ich weiß es selber nicht. Habe ich vielleicht ein Hühnchen gebissen? Bin ich vielleicht einmal dem Leibpferd des Herrn in die Beine gefahren? Habe ich vielleicht ausgeplaudert, was geheim bleiben sollte? Habe ich treulose Weise einem fremden Hofe zugeschleppt, was ich in dem unsrigen erschnappen konnte? Nichts von alledem. Wenigstens bin ich mir keiner einzigen von diesen Vergehungen bewusst. Ja, ich fühlte es. Gnade und Ungnade sind meist Dinge ohne Grund. Wie mich jetzt alles, was sonst einen tiefen Respekt vor mir zeigte, verächtlich ansieht, ja meidet und flieht. Selbst die jungen Gänse machen einen spöttischen Schnabel, wann sie mich sehen, und kichern einander verstohlen die Geschichte meines Unglücks zu. Die Sperlinge auf den Dächern machen sich lustig und reißen Witze über mich, und sogar die Ratten und Mäuse kehren mir den Rücken zu. Ich fragte ein Huhn, was ich denn eigentlich verbrochen, allein es hielt mir nicht stand, es antwortete nicht. Man kündigte mir endlich an, ich sei meiner Stelle verlustig, doch meine Knochen könne ich als Pension fortbeziehen und verzehren, wo ich wolle. Trauriger Trost für einen, der, an das Hofleben gewöhnt, die Freiheit schon längst nicht mehr gutiert. Meine Knochen verzehren? Ha, vor Gram und Kummer bin ich bereits selber zu lauter Knochen geworden, die, der Tod beziehen und verzehren mag, sobald als möglich. Ende von Memoiren aus dem Hofleben, aus den hinterlassenen Papieren eines Kettenhundes, von R. Hase, gelesen von Dirk Weber, Rheinberg. Guy de Maupassant, Der Schmuck. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klugbeißer. Der Schmuck von Guy de Maupassant. Sie war eines jener bildhübschen, reizenden Mädchen, die, wie durch einen Irrtum des Schicksals, in einer kleinen Beamtenfamilie geboren sind. Sie besaß keine Mitgift, keine Hoffnungen, kein Mittel, um in der Gesellschaft bekannt, geliebt und von einem reichen, vornehmen Manne heimgeführt zu werden. Und da ließ sie sich mit einem kleinen Beamten aus dem Unterrichtsministerium verheiraten. Sie war einfach, da sie sich nicht elegant anziehen konnte und fühlte sich unglücklich wie eine Deklassierte. Denn die Frauen gehören weder einer Kaste noch Rasse an. Ihre Schönheit, ihre Grazie, ihr Reiz sind für sie Geburtsschein und Familie. Ihre natürliche Feinheit, ihre geistige Anschmiegsamkeit geben ihnen die einzige Anwartschaft zum Herrschen und stellen die Tochter aus dem Volk mit der größten Dame gleich. Sie litt unausgesetzt, denn sie fühlte sich für allen Luxus und für alles Schöne des Lebens geboren. Sie litt unter der Armseligkeit ihrer Wohnung, dem Elend in ihren vier Pfählen, unter den abgetragenen Sesseln, der Hässlichkeit der Stoffe. All diese Dinge, die einer anderen Frau ihrer Kaste vielleicht nicht einmal auffielen, quälten sie und empörten sie. Der Anblick ihres kleinen bretonischen Dienstmädchens, die ihre einfache Wirtschaft besorgte, erweckte in ihr verzweifeltes Bedauern und jammervolle Träume. Sie dachte an Vorzimmer mit orientalischen Teppichen behangen, in denen hohe Bronzeleuchter brannten und wo in tiefen Sesseln zwei Diener in Kniehosen warteten, bei der Wärme des großen, schweren Kamins. Sie dachte an Salons mit Seide bespannt und mit zarten Möbeln, mit köstlichen Nippes und Nichtsen, an kleine, reizende, duftgeschwängerte Boudoirs, die eigens gemacht schienen für eine kleine Unterhaltung nachmittags zur Teestunde mit den intimsten Freunden, bekannten und bedeutenden Männern, deren Aufmerksamkeit alle Frauen wünschen und neiden. Wenn sie sich zu Tisch setzte, an den runden Tisch, auf dem das Tischtuch schon tagelang lag, ihrem Manne gegenüber, der den Deckel von der Terrine abnahm und schmunzelnd sagte, »Oh, die gute Suppe, das bleibt doch das Beste«, dann dachte sie an großartige Diners mit glänzenden Silbersachen, wo die Wände bespannt waren mit Gobelins, auf denen seltsame Flügel mitten in einem Feenwald herumflatterten. Sie dachte an außergewöhnliche, herrliche Speisen in köstlichem Geschirr angerichtet, dachte an die Galanterien, die zugeflüstert und angehört werden, mit sphinxartigem Lächeln, während man das rosige Fleisch einer Forelle kostet oder am Flügel eines Birkhuhns knabbert. Sie hatte keine Toiletten, keinen Schmuck, nichts, und doch liebte sie nur das. Sie fühlte sich dazu geschaffen, sie hätte so gern gefallen, geneidet, besucht und verführerisch sein mögen. Sie besaß eine reiche Freundin, mit der sie im Kloster erzogen worden, aber sie mochte sie nicht aufsuchen, denn so schrecklich war es ihr jedes Mal, wenn sie von dort zurückkam. Sie weinte dann tagelang vor lauter Kummer, Verzweiflung und Elend. Da kam eines Abends ihr Mann mit Siegesmiene herein, einen großen Brief in der Hand. »Da ist was für dich«, sagte er. Sie riss schnell das Kuvert auf und fand darin eine gedruckte Einladung folgenden Inhalts. »Seine Exzellenz der Unterrichtsminister und Frau Georg Ramponneau geben sich die Ehre, Herrn und Frau Loisel für Montag, den 18. Januar, zur Soiree ergebenst einzuladen.« Statt glücklich zu sein, wie ihr Mann es erhofft, warf sie die Einladung mit gerümpfter Nase auf den Tisch und murmelte, »Was soll mir das nützen?« »Aber, liebes Kind, ich dachte, du würdest glücklich sein. Du kommst nie heraus, und da hast du nun einmal die schöne Gelegenheit dazu. Es war schwer genug, die Einladung zu kriegen. Alle Welt will eine haben, und nicht alle Beamten kriegen eine. Alle offiziellen Persönlichkeiten werden da sein.« Sie sah ihn erregt an und sagte ungeduldig, Was soll ich denn anziehen, um dorthin zu gehen?« Daran hatte er nicht gedacht und stammelte: »Gott, das Kleid, das du zum Theater anziehst, das erscheint mir doch ganz nett.« Er schwieg, auf den Mund geschlagen, ganz verzweifelt, als er sah, dass seine Frau weinte. Zwei große Tränen rollten langsam aus den Augenwinkeln herab und er stammelte: »Was hast du denn? Was hast du denn?« Mit aller Gewalt kämpfte sie ihre Verzweiflung nieder und sagte mit ruhiger Stimme, indem sie ihre nassen Wangen abwischte: »Gar nichts, aber ich habe kein Kleid und kann also auf das Fest nicht gehen. Gib die Einladung nur irgendeinem Kollegen, dessen Frau besser herausstaffiert ist als ich.« Er war traurig, er antwortete: »Aber sei doch vernünftig, Mathilde. Wie viel soll denn eine anständige Toilette kosten, die du vielleicht noch bei anderen Gelegenheiten benutzen könntest? Sie braucht ja nur ganz einfach zu sein.« Sie dachte ein paar Sekunden nach, rechnete und überlegte auch, welche Summe sie wohl verlangen könnte, ohne dass der sparsame Beamte sofort Nein gesagt hätte und außer sich gewesen wäre. Endlich antwortete sie zögernd: »Ich weiß nicht recht, aber ich denke, mit 400 Franken müsste es gehen.« Er war bleich geworden, denn er wollte gerade diese Summe beiseite legen, um sich ein Gewehr zu kaufen und einmal auf die Jagd zu gehen, den folgenden Sommer in Nanterre, wo er mit ein paar Freunden sonntags sich vergnügen konnte. Aber dennoch sagte er: »Gut, du sollst 400 Franken bekommen, und nun sieh zu, dass du ein schönes Kleid kriegst.« Der Tag des Festes rückte heran, aber Frau Loisel schien traurig, unruhig, ängstlich, obgleich ihre Toilette fertig war. Da sagte eines Tages ihr Mann zu ihr: »Was hast du denn? Du bist seit einiger Zeit so sonderbar.« Und sie antwortete: »Ach, mir ist es so unangenehm, dass ich keinen Schmuck habe, keinen Stein, nichts anzutun. Ich werde eine recht traurige Figur machen, ich möchte am liebsten gar nicht hingehen.« Er antwortete: »Nimm doch natürliche Blumen, das ist sehr schick jetzt, und für 10 Franken bekommst du 2 oder 3 prachtvolle Rosen.« Doch sie war nicht davon überzeugt. »Nein, es gibt nichts Demütigeres, als unter all den reichen Frauen so armselig aufzutreten.« Aber ihr Mann rief: »Sei doch nicht dumm. Geh doch mal zu deiner Freundin Forestier und bitte sie, sie soll dir irgendeinen Schmuck borgen. Du kennst sie doch genau genug dazu.« Sie stieß einen Freudenschrei aus. Das war eine gute Idee, daran hatte sie nicht gedacht. Am nächsten Tage ging sie zu ihrer Freundin und teilte ihr den Grund ihrer Niedergeschlagenheit mit. Frau Forestier trat an ihren Spiegelschrank, nahm daraus einen großen Kasten, brachte ihn, öffnete ihn und sagte zu Frau Loisel: »Bitte, such dir was aus.« Sie sah zuerst Armbänder, dann ein Perlenhalsband, dann ein venezianisches Kreuz aus Gold, eine wundervolle Arbeit, und all den Schmuck probierte sie vor dem Spiegel an. Sie zögerte, sie konnte sich nicht entschließen, die Sachen aus der Hand zu geben, und sie fragte immer: »Hast du noch etwas anderes?« »Aber gewiss, wühle nur, ich weiß ja nicht, was dir gefällt.« Plötzlich entdeckte sie in einem Etui von schwarzem Satin eine wundervolle Diamantenrivière, und ihr Herz begann vor Sehnsucht danach zu schlagen. Ihre Hände zitterten, als sie den Schmuck in die Hand nahm. Sie legte ihn um den Hals auf dem geschlossenen Kleid, sie war ganz weg über sich selbst. Dann fragte sie zögernd, voller Angst: »Willst du mir das borgen, nur das?« »Aber gewiss, sehr gern.« Sie fiel ihrer Freundin um den Hals, küsste sie herzlich und schlief mit ihrem Schatze davon. Der Tag des Festes kam, Frau Loisel hatte einen großen Erfolg. Sie war hübscher als alle, elegant, graziös, lächelte und war vor Freude ganz verrückt. Alle Herren blickten sie an, fragten, wer es wäre, ließen sich ihr vorstellen. Alle jungen Beamten wollten mit ihr tanzen, sogar der Minister ward auf sie aufmerksam. Sie tanzte wie trunken vor Freude und Glück, dachte an nichts mehr im Triumph ihrer Schönheit, in der Wonne ihres Erfolges, wie von einer Art Wolke umhüllt, aus all dieser Bewunderung, aus all diesem Kurmachen gewoben, von all den geheimen Wünschen umgeben, durch diesen vollständigen Sieg, der den Frauenherzen so teuer ist. Gegen 4 Uhr morgens ging sie fort. Ihr Mann schlief schon seit Mitternacht in einem kleinen verlassenen Salon mit 3 anderen Herren, deren Frauen sich auch gut unterhielten. Er warf ihr die Überkleider um die Schultern, die er vom Eingang geholt, bescheidene Alltagsgegenstände, deren Ärmlichkeit gegen die Eleganz der Balltoilette abstach. Sie fühlte es und wollte entfliehen, um von den anderen Frauen, die sich in kostbaren Pelze hüllten, nicht gesehen zu werden. Loisel hielt sie zurück. »Warte doch, du wirst dich draußen erkälten, ich werde einen Wagen rufen.« Aber sie hörte nicht auf ihn und lief rasch die Treppe hinunter. Als sie auf der Straße standen, fanden sie keinen Wagen. Sie suchten und riefen die Kutscher an, die sie in der Ferne vorüberfahren sahen. Frierend und verzweifelt gingen sie nach der Seine hinunter. Endlich fanden sie am Quai eines jener alten Nachtcoupés, die man in Paris nur bemerkt, wenn es dunkel wird, als ob sie tagsüber sich ihrer Armseligkeit geschämt hätten. Das brachte sie bis an ihre Tür in der Rue des Martyrs, und traurig stiegen sie zu ihrer Wohnung hinauf. Für sie war es jetzt aus, und er ärgerte sich, dass er um 10 Uhr im Ministerium sein musste. Sie legte vor dem Spiegel die Kleidungsstücke ab, die sie um ihre Schultern getan, um sich noch einmal in all ihrer Schönheit zu sehen, aber plötzlich schrie sie einen Schrei aus. Sie trug kein Halsband mehr um den Hals. Ihr Mann, der sich schon halb ausgezogen hatte, fragte, »Was hast du denn?« Erschrocken wandte sie sich zu ihm. »Ich habe den Schmuck der Frau Forestier nicht mehr.« Er fuhr erschrocken herum. »Was? Wie? Das ist nicht möglich.« Und sie suchten in den Falten des Kleides, in den Falten des Mantels, überall und fanden nichts. Er fragte, »Bist du gewiss, dass du ihn noch hattest, als wir den Ball verließen?« »Ja, ich habe ihn im Vorsaal, im Ministerium, noch angefasst.« »Aber wenn er auf der Straße verloren gegangen wäre, hätten wir ihn noch fallen hören müssen. Es muss im Fiaker geschehen sein.« »Sehr wahrscheinlich. Weißt du die Nummer?« »Nein. Hast du sie dir nicht gemerkt?« »Nein.« Sie blickten sich tödlich erschrocken an. Endlich zog Herr Loisel sich wieder an. »Ich will den ganzen Weg, den wir zu Fuß gegangen sind, noch einmal zurücklegen, um zu sehen, ob ich ihn nicht vielleicht finde.« Und er ging fort. Sie blieb in ihrer Toilette sitzen, sie hatte nicht die Kraft, zu Bett zu gehen. Sie hockte auf einem Stuhl, ohne einen Gedanken fassen zu können. Gegen 7 Uhr kehrte ihr Mann zurück, er hatte nichts gefunden. Er ging auf die Polizei, zu den Zeitungen, um eine Belohnung auszusetzen, ging zu einer Droschkengesellschaft, kurz überall hin, wohin ihn der Schimmer einer Hoffnung trieb. Sie wartete den ganzen Tag in demselben verstörten Zustand angesichts des furchtbaren Unglücks. Loisel kam am Abend wieder mit eingefallenen Wangen, bleich, er hatte nichts gefunden. Er sagte, »Du musst deiner Freundin schreiben, du hättest das Schloss kaputt gemacht und müsstest es erst wieder herstellen lassen, damit wir Zeit haben, uns noch einmal umzusehen.« Und er diktierte ihr den Brief. Nach einer Woche hatten sie keine Hoffnung mehr, und Loisel, der um 5 Jahre gealtert war, erklärte, »Wir müssen sehen, dass wir einen anderen Schmuck beschaffen.« Am nächsten Tage nahmen sie das Etui, worin der Schmuck gelegen hatte, und gingen zu dem Juwelier, dessen Name sich darin verzeichnet fand. Er schlug in seinen Büchern nach. »Gnädige Frau, ich habe diese Riviere nicht verkauft. Von mir ist offenbar nur das Etui.« Da liefen sie von Juwelier zu Juwelier und suchten überall einen ähnlichen Schmuck und strengten ihr Gedächtnis an, beide ganz krank vor Kummer und Verzweiflung. In einem kleinen Laden im Palais Royal fanden sie eine Brillantschnur, die ihnen ganz genau so zu sein schien, wie die, die sie suchten. Sie sollte 40.000 Franken kosten, aber man wollte sie ihnen für 36.000 lassen. Sie baten also den Juwelier, ihnen 3 Tage lang das Vorkaufsrecht zu lassen, und sie stellten die Bedingung, dass er ihn für 34.000 Franken zurücknehmen musste, wenn der erste Schmuck sich etwa vor Ende Februar wiederfände. Loisel besaß 18.000 Franken, die er von seinem Vater geerbt, den Rest wollte er borgen. Er borgte ihn zusammen, von diesem 1.000, 500 von jenen, 25 Frankenstücke hier oder dort, er schrieb Wechsel, machte verzweifelte Geldgeschäfte und trat mit Halsabschneidern und Wucherern aller Art in Verbindung. Er kompromittierte seine ganze Existenz und wagte es zu unterschreiben, ohne zu wissen, ob er je würde zahlen können, und, unausgesetzt im Gedanken an die Entbehrungen, an die Zukunft, an das Elend, das über ihren Hausstand kommen würde, durch die in Aussicht stehenden leiblichen Entbehrungen, durch die moralischen Qualen, holte er endlich den neuen Schmuck und legte 36.000 Franken auf den Ladentisch. Als Frau Loisel ihrer Freundin den Schmuck brachte, sagte diese etwas pikiert, »Du hättest ihn mir auch früher bringen können, ich hätte ihn doch brauchen können.« Sie öffnete gar nicht das Etui, wovor sich ihre Freundin gefürchtet. Wenn sie den Ersatz entdeckt, was hätte sie wohl gesagt? Hätte sie sie nicht für eine Diebin gehalten? Frau Loisel lernte das Leben der Bedürftigen kennen. Sie fügte sich übrigens da rein wie eine Heldin. Diese furchtbaren Schuldscheine mussten eben bezahlt werden, und sie würden sie zahlen. Sie schickte das Mädchen fort, sie nahm eine andere Wohnung, eine Mansarde unter dem Dach. Nun lernte sie die groben Hausarbeiten kennen, die entsetzlich groben in der Küche. Sie wusch selber auf und verdarb ihre rosigen Nägel an den fettigen Töpfen und Schüsseln, sie wusch die schmutzige Wäsche, Hemden und Wischtücher, die sie auf einer Schnur zum Trocknen aufspannte. Gegen Morgen brachte sie den Kehricht auf die Straße, trug das Wasser herauf und blieb an jedem Treppenabsatz stehen, um Atem zu schöpfen. Wie ein gewöhnliches Weib gekleidet, ging sie selbst auf den Markt, in die Kolonialwarenhandlung, zum Fleischer, den Korb am Arm, handelte und ließ sie schimpfen, denn Pfennig um Pfennig verteidigte sie ihre jammervollen paar Groschen. Jeden Monat mussten Wechsel gezahlt werden und andere ausgestellt, nur um Zeit zu gewinnen. Der Mann arbeitete abends daran, die Geschäftsbücher eines Kaufmannes zu führen, und nachts oft fertigte er Abschriften an für 5 Sous die Seite. Und dieses Leben dauerte 10 Jahre. Nach 10 Jahren hatten sie alles abgezahlt, mit Wucherzinsen und allem. Jetzt sah Frau Loisel wie eine alte Frau aus, sie war stark und hart geworden, grob wie ein armes Weib. Sie war nicht mehr frisiert, ihre Röcke saßen unordentlich, ihre Hände waren rot, sie sprach laut und scheuerte die Fußböden. Aber manchmal, wenn ihr Mann abends auf dem Büro war, setzte sie sich ans Fenster und dachte an diesen Abend damals, an diesen Ball, auf dem sie so schön gewesen und so gefeiert worden. Was wäre wohl geschehen, wenn sie den Schmuck nicht verloren? Wer weiß, wie seltsam veränderlich ist doch das Leben. Wie wenig ist nur vonnöten, uns zu stürzen oder zu erheben. Da gewahrte sie eines Sonntages, als sie in den Champs-Élysées, um sich von den Mühen der Woche zu erholen, spazieren ging, eine Dame mit einem Kinde an der Hand. Es war Frau Forestier, immer noch jung, hübsch, verführerisch. Frau Loisel war ganz erregt, sollte sie sie anreden? Ja, gewiss. Und nun, wo sie alles bezahlt hatte, wollte sie ihr die Wahrheit sagen, und sie trat an sie heran. »Guten Tag, Johanna!« Die andere erkannte sie nicht. Sie war erstaunt, von dieser Bürgersfrau so angeredet zu werden, und stammelte, »Ja, Frau, ich weiß nicht, Sie täuschen sich wohl.« »Nein, ich bin Mathilde Loisel.« Ihre Freundin stieß einen Schrei aus. »Ach, meine arme Mathilde, wie bist du aber verändert?« »Ja, ich habe schwere Zeiten durchgemacht, seit ich dich nicht gesehen, und viel Elend, und zwar deinetwegen.« »Meinetwegen? Wieso denn?« »Erinnerst du dich der Diamantschnur, die du mir geborgt hast, um auf den Ball ins Ministerium zu gehen?« »Gewiss, und?« »Nun, ich hatte sie verloren.« »Aber wie ist es denn möglich? Du hast mir sie doch wiedergebracht.« »Ich habe dir eine andere, ganz gleiche wiedergebracht. Und seit 10 Jahren zahlen wir daran ab. Du wirst einsehen, dass das für uns eine furchtbare Last gewesen sind, für uns, die wir nichts hatten. Na, nun ist's vorbei, und jetzt bin ich glücklich.« Frau Forestier war stehen geblieben. »Du sagst, du hast eine Diamantschnur gekauft, um meine zu ersetzen?« »Jawohl. Ja, das wirst du nicht gemerkt haben, sie war ganz gleich.« Und sie lächelte in naivem Stolz. Aber Frau Forestier fasste sich ganz erschüttert bei den Händen. O Gott, meine arme Mathilde! Meine Schnur war ja falsch, sie war höchstens 500 Franken wert.« Ende von Der Schmuck. Schöpsoglobin von Gustav Meyrink. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Schöpsoglobin von Gustav Meyrink. Kapitel 1. Motto: Dulce et decorum est pro patria mori. Professor Domitian Dretrebeisel, der berühmte Bakteriologe, habe eine wissenschaftliche Entdeckung von geradezu verblüffender Tragweite gemacht, lief das Gerücht von Mund zu Mund, von Zeitung zu Zeitung. Ein Umgestalten des Militärwesens, gewiss wohl, vielleicht sogar einen völligen Umsturz alles Bestehenden auf diesem Gebiet, werde man zu gegenwärtigen haben. Warum hätte denn sonst der Kriegsminister es gar so eilig gehabt, den berühmten Gelehrten zu sich zu bescheiden? Hieß es allgemein. Und gar erst, als sich herausstellte, dass sich bereits an den Börsen geheime Syndikate gebildet hatten, die Entdeckung auszubeuten und Professor Dredrebeisel eine große Summe vorzustrecken, um ihn eine dringend nötige Studienreise nach Borneo zu ermöglichen, da war des Mund- und Augenaufreißens kein Ende mehr. »Bitzi, wie kommt Borneo zum Kriegsminister?« hatte gestikulierend der Herr Galizenstein, der angesehene Börsianer und Verwandte des Gelehrten, gesagt, als man ihn eines Tages interviewte. »Wie kommt Borneo zum Kriegsminister? Wo liegt überhaupt Borneo?« Silbe für Silbe brachten am nächsten Tag die Zeitungen diese so sympathischen Worte des weitblickenden Finanzmannes, und sie fügten noch hinzu, dass ein Experte der amerikanischen Regierung, Mr. G. R. S. Sly Fox, M.D. und F.R.S., soeben in Audienz bei Professor Dredrebeisel empfangen worden sei. Natürlich steigerte sich die Neugier des Publikums bis zur Fieberhitze. Spürnasen bestachen die Schreiber im Kriegsministerium, um Genaueres über die eingereichten neuen Erfindungen und so weiter zu erfahren, und förderten dadurch oft ein Material zutage, das dem rastlosen Streben, das Militärwesen immer noch mehr und mehr zu vervollkommnen, wieder einmal das glänzendste Zeugnis ausstellte. Ganz neuartig, so urteilten Fachkreise, sei zum Beispiel eine vorgeschlagene, sinnreiche Einrichtung, das Funktionieren des Train in Kriegs- und Manöverfällen betreffend, die es ermöglichen, den bisher erzielten Erfolgsprozentsatz von 0 auf das Fünffache zu erhöhen. Geradezu hors concours jedoch, darüber waren alle einig, sei der genial erdachte Ehrenradautomat des Infanteriehauptmanns Gustav Borddiener, eines wegen seiner ungemein eigenartigen Auffassung des Ehrenworts bis weit über die Landesgrenzen berühmten Offiziers. Man denke nur, ein Uhrwerk, schon von jedem Leutnant ohne Instruktion und Vorkenntnisse leicht zu handhaben, ein Apparat, kurz und gut, ein maschineller Offiziers-Ehrenkodex mit Wasserspülung, mit einem einzigen Griff nach jeder Richtung hin zu drehen, der all das langwierige und mühselige Eindrillen und Vorschreiben der für die einzelnen Fälle wünschenswerten Ehrauffassung entfallen mache und an dessen Stelle das reinliche mechanische Getriebe setzte. Vieles dergleichen kam zutage, aber von einer Erfindung oder Entdeckung des Professors Dredrebeisel nicht eine Spur. So hieß es denn, sich in Geduld fassen, die Dinge reifen lassen wie die Früchte des Feldes und die Resultate der Expedition in Borneo abwarten. Und Monate vergingen. Alle Gerüchte von der großen Erfindung waren längst schlafen gegangen und hatten neuen Fragen Platz gemacht. Da brachte eine europäische Zeitung die Nachricht, dass Professor Dredrebeisel und mit ihm vielleicht alle seine Begleiter jämmerlich umgekommen seien. In den knappen Worten eines Telegrammes: 3. Mai, Silindong, Distrikt Pak Pak, Borneo, Kabelbericht unseres Berichterstatters. Professor Domitian Dredrebeisel wurde gestern Nacht von einer Schar Orang-Utans in seinem Wohnhaus in Stücke gerissen. Viele Diener und Wärter teilten sein Schicksal. Assistent Dr. Sly Fox wird vermisst. Der Schreibtisch des Gelehrten ist zertrümmert. Zahllose, zerfetzte Schriften und Notizen des Forschers bedecken den Fußboden. Das war die kurze Leichenrede, mit der eine herrliche Sache zu Grabe getragen wurde. Kapitel 2. Motto: Mit Knöpfen das Gesäß verziert, ist stolz der Zwockel sehr, und dass er nichts zu denken braucht, macht ihn noch stolzerer. Ein Brief, den ein gewisser Dr. Ibsen 3 Jahre später aus Borneo an einen Freund schrieb. Silindong, Borneo, 1. April 1906. Mein lieber alter Freund, weißt du noch, wie wir uns vor langen Jahren in Maders Box das Wort gaben, einander sofort zu berichten, wenn wir auf unseren Lebenswegen auf Vorkommnisse stoßen sollten, die, weit ab von den Wegen des Trosses liegend, irgend etwas Außergewöhnliches, Geheimnisvolles in den Ginggang der trivialen Ereignisse, möchte ich es nennen, nicht Hineinpassendes an sich tragen? Siehe, mein Lieber, da hätte ich nun heute das Glück, dir von etwas dergleichen zu berichten, dich von deinen alchemistischen Schmökern oder was du sonst zur Zeit wohl durchgrübeln magst, berechtigterweise aufscheuchen zu dürfen. Wie wird dir da drüben in Europa zumute sein, wenn einer in dem fernen Borneo es wagt, die Axt der Erkenntnis an die Wurzel deiner unbegrenzten Verehrung gegenüber allem, was da heißet Kriegerkaste, zu legen? Könnte ich dich doch, wenn du diesen Brief gelesen, ein Weilchen belauschen, ob sich nicht gar bald in deiner Seele, da die Begriffe Uniformstolz und Vaterlandsliebe voneinander lösen mögen, etwa wie die tragantene Inschrift von einem Pfefferkuchenreiter abfällt, auf den es schon zu lange geregnet hat. Sage, hast du nie darüber nachgedacht, woher es wohl kommen mag, dass gebildete Leute gleichen Standes, ja sogar Friseure, einander Kollegen, auf Deutsch so viel wie Menschen, die etwas gemeinsam lesen, studieren, nennen, während der Zwockelstand, erinnerst du dich noch dieses famosen, phonetisch so überaus bezeichnenden Spitznamens für Offiziere? Während der Zwockelstand sich untereinander mit Kamerad anredet, von Kamera ist gleich Kammer, ist gleich in einer gemeinsamen Kammer schlafen, lungern. Mir fällt da immer die gelungene Überschrift des mittelalterlichen Gelehrten van Helmont zu einem seiner Kapitel ein. Was für Tiefsinnen und Geheimnuss in denen Worten und Ausdrücken lieget. Doch nun kopfüber in den Strudel der Begebnisse. Also rate einmal, wen ich hier kennengelernt habe. Niemand anders als Mr. G. R. S. Sly Fox, M.D. und F.R.S., den ehemaligen Assistenten des unglücklichen Professors Tretre Beisel. Denke nur, hier in Silindong, in den tiefen Urwäldern Borneos. Mr. Sly Fox ist nämlich der einzige Überlebende der damaligen Expedition und hatte sofort nach dem Tode des Professors D.D., dessen Versuch er ganz allein, und zwar von Anbeginn, leitete. In Wahrheit war der Professor D.D. immer nur vorgeschobene Person, Borneo verlassen und vor allem denjenigen, der gleich anfangs ein so großes Interesse gezeigt und den wir alle so ungemein schätzen und lieben, seine Entdeckung oder besser gesagt Erfindung in einem vervollkommneten Zustand anzubieten. Wie dies Vorhaben ausfiel, davon später. Genug, gegenwärtig sitzt Mr. Sly Fox wieder hier in Silindong, arm wie eine Kirchenmaus, und setzt seine Studien fort. Worin denn Professor D.'s, besser gesagt Mr. Sly Fox Erfindung eigentlich bestand, möchtest du ungeduldiger gerne wissen, nicht wahr? Also höre. Jahrzehntelang hat Mr. Sly Fox sich mit Impfstatistiken abgegeben und war zu der Wahrnehmung gelangt, dass in Länderstrichen, in denen der Platternimpfstoff nicht mehr vom Menschen, sondern vom Kalbe genommen wurde, sich eine auffallende Zunahme von Vaterlandsverteidigungstrieb, auch da, wo nicht der geringste Anlass vorlag, geltend machte. Von dieser Wahrnehmung bis zu seinen späteren epochalen Versuchen war in Mr. Sly Fox Erfinderhirn nur ein Schritt. Mit der Treffsicherheit des Amerikaners, dem nichts heilig ist, brachte er das erwähnte Symptom direkt mit dem minderwertigen Denkvermögen des Kalbes in Zusammenhang, und eine Kette von Experimenten war gegeben. Schon die ersten Versuche mit einigen ausgewählten Exemplaren männlicher, aber chirurgisch korrigierter Schafe, das, was wir Laien kurzweg Schöps nennen, schlug glänzend ein. Passierte der von solchen Schöpsen gewonnene Impfstoff, das sogenannte Schöpsoglobin Simplex A, überdies noch die Blutbahn von 1 bis 2 Faultieren, so wurde er derart wirksam, dass er, auf jugendlich unbefangene Personen übertragen, in kürzester Zeit eine Art primären, patriotischen Koller hervorrief. Bei erblich belasteten Individuen steigerte sich dieser Zustand in zwei Fällen sogar bis zur sogenannten unbehebbaren progressiven Patriomanie. Welch tiefgehende Veränderung sich dabei auch im künstlerischen Innenleben des Geimpften abspielte, belegt wohl am besten der Fall, dass ein solcher Impfling, einer unserer geschätztesten berittenen Dichter, seinen neuesten Gedichtband mit den Zeilen beginnen ließ: »Sie, Schwert an meiner Linken, was soll ihr heitres Blinken, und so weiter und so weiter. Doch das nur so nebenbei. Anfangs, das weißt du ja, interessierte sich die Regierung sehr für die Erfindung, die unter dem Namen des Professors Dredrebeisel starten sollte, und ein Syndikat schoss die Kosten der Expedition vor. In Silindong, in den dichtesten Urwäldern Borneos, der Heimat des Orang-Utan, wurden auch so rasch wie möglich etwa 200 solcher Affen eingefangen und unverzüglich mit Schöpsoglobin Simplex A geimpft. Mr. Slyfox sagte sich nämlich, dass die potenzierten Lymphprodukte, wie sie aus dem Faultier gezogen werden können, schon infolge der großen Seltenheit solcher Tiere für die Massenanwendung im Militärwesen viel zu teuer käme. Was nun dem Faultier angesichts seines wesentlichen Überschusses an Stupidität zugunsten der Impfstoffstärke anhafte, das lasse sich gewiss, so hoffte der Gelehrte, durch das überwiegend Affenartige beim Orang-Utan vorteilhaft ersetzen. Die unheilvollen Folgen, die das Zusammensperren so vieler starker Tiere nach sich ziehen sollte, konnte natürlich niemand vorausahnen. Die Schreckensnacht, in der die Affen ihre Käfige zerbrachen und alles kurz und klein schlugen, den Professor D.D. und die malaiischen Wärter töteten, hatte bei einem Haare auch Mr. Slyfox, er entrann nur wie durch ein Wunder dem Tode, das Leben gekostet. Nach vollbrachtem Zerstörungswerk hatten die Orang-Utans tagelang eine Beratung abgehalten, deren Zweck und Ziel anfangs völlig rätselhaft erschien, später aber jenes durchdringende Licht auf die Wirkung des Schöpsoglobins und was damit zusammenhängt werfen sollte. Von einem sicheren Verstecke aus hatte der Amerikaner genau beobachten können, wie die Affen nach schier endlosem Geschnatter aus ihrer Mitte einen Anführer wählten, und zwar jenes Exemplar, das schon während seiner Gefangenschaft als gänzlich vertrottelt allgemein aufgefallen war, und ihm sodann Goldpapier, das sie in einer zertrümmerten Kiste gefunden hatten, auf das Gesäß geklebt. Der Vorgang, der sich unmittelbar darauf vor den Augen des Gelehrten abspielte, war ebenfalls ganz danach angetan, höchstes Erstaunen zu erregen. Die Orang-Utans scharten sich nämlich in Trupps, nahmen Äste und Ruten oder was sie sonst in der Eile erwischten, über die Schulter und zogen eng aneinander geschart, während der Anführer mit gewichtiger Miene ein Stück vorausschritt, aufrecht durch die Urwaldpfade. Von Zeit zu Zeit stieß der Goldbeklebte ein schmetterndes »Quäk, weg, quäk, weg« aus, und dann kam es über alle wie eine finstere Ekstase. Ihr Ausdruck nahm etwas seltsam Verbiestertes an, sie warfen mit einem Ruck das Gesicht nach links und hackten beim Gehen wie die Tobsüchtigen mit den Fersen in die Erde. Es muß ein unvergleichlicher Anblick gewesen sein. Augenblickelang, das sind Mr. Slyfox eigene Worte, war mir, als sei ich nicht mehr im Urwalde, sondern ganz, ganz anderswo, in irgendeiner Kaserne in Europa. Und als ich später gar mit ansah, wie die Affenschar ein widerstrebendes Exemplar festhielt und vor ihm auf einem erbeuteten Lederhutkoffer so lange einen ohrenzerreißenden Spektakel vollführte, bis auch dieser Widerspenstige von der primären patriotischen Ekstase ergriffen war, da überwältigte mich förmlich eine Flut neuartiger Ideen. »Nie haben diese Affen ein Vorbild gehabt«, sagte ich mir, und doch sind auch sie auf den Gedanken gekommen, das Gesäß mit Gold zu verzieren, wollen dadurch den Eindruck des Kriegerischen erwecken und sind auf Institutionen verfallen, die, im Lichte wahrer Erkenntnis betrachtet, sicherlich von der Einwirkung schöpsoglobinartiger Stoffe herrühren müssen, die das Hirn umnebeln, gleichgültig nun, ob sie eingeimpft wurden oder durch vererbte Borniertheit in ihrem Wachstum begünstigt im Körper als Eigengift entstehen. Mit Absicht führe ich dir, mein lieber alter Freund, den Ideengang des Mr. Sly Fox nicht weiter aus. Schon um dir den raffinierten Genuss, alles selbst zu Ende denken zu dürfen, nicht vorwegzunehmen. Wenn mir nun etwa beifiele zu behaupten, dass Zwockeldünkel mit wirklicher Vaterlandsliebe gar nichts zu tun hat und zum großen Teile aus dem dunklen Wunsch entprägt, auf Dirnengemüter beiderlei Geschlechts Eindruck zu machen, eine Art lächerlicher Auerhahnbalz zu imitieren, sag, müsstest du mir da nicht recht geben? Oder wäre es wirklich möglich, dass zwei so alte Freunde, so innig miteinander verwittert, betreffs einer so fundamentalen Wahrheit auch nur einen Augenblick zweierlei Meinung sein könnten? Und würde es im andern Falle nicht genügen, sich das Bildungsniveau des Zwockelstandes, natürlich habe ich immer, auch hier, eine ganz spezielle Großmacht im Auge, zu vergegenwärtigen? Doch weg mit allen Betrachtungen. Ich wollte dir nur noch berichten, wie sich die Staaten, denen Mr. Sly Fox das Schöpsoglobin anbot, verhielten. Der eine refüsierte kurz und wollte erst die Wirkung in anderen Ländern beobachten. Der zweite Staat äußerte sich, wie üblich inoffiziell und durch eine Mittelsperson, in dem Sinne, dass die überwiegende Zahl seiner Bevölkerung dank angestammter Fürstenliebe und des nachhaltigen tiefen Eindrucks frühzeitig auswendig gelernter Zitate, patriotischer Gesänge sowie sinnreich erdachten bunten Kinderspielzeugs und so weiter sich sowieso schon auf dem wünschenswerten Standpunkt befände. Ein Impfprozess wie der vorgeschlagene, dem überdies durch das bedauerliche Hinscheiden des Herrn Professors Dredrebeisel die Garantie entzogen sei, erschien daher noch verfrüht, ganz abgesehen davon, dass nach Ansicht von Fachleuten durchaus nicht erwiesen sei, ob nicht auch das Schöpsoglobin nach Art anderer Toxine in einiger Zeit die Veranlassung zur Bildung sogenannter Schutzstoffe im Blut geben könne, wodurch sodann die gerade entgegengesetzte Wirkung eintreten müsse. Im Übrigen verfolge man nach wie vor die Versuche des Mr. Sly Fox mit lebhaftem Interesse und werde stets und so weiter und so weiter. So sitzt nun Mr. Sly Fox mit seinem Unternehmen auf dem Trockenen und muss wohl oder übel seine Impfversuche hier an allerlei Getier fortsetzen. Und ich helfe ihm dabei. Bleiben wieder erwarten die ganz großen Erfolge aus, so sind wir beide fest entschlossen, einen Rhinoceros einzufangen und zu impfen. Das muss dann, daraufhin verbürgt sich Mr. Sly Fox, jeden Skeptiker überzeugen. Damit du aber, alter Freund, nicht etwa um mein Leben zitterst, so wollte ich dir noch sagen, dass uns von den Affen keine Gefahr mehr droht. Wir haben uns ebenfalls das Gesäß mit Flitter geschmückt, und wenn wir beim Herannahen der Tiere nur jede Intelligenzäußerung scharf unterdrücken, so werden wir für Offiziere gehalten und hochgeachtet und sind vollkommen sicher. Du wirst vielleicht sagen, das sei etwas charakterlos von mir, aber ich bitte dich, was muss man nicht alles tun, wenn man nun schon einmal unter Orang-Utan leben muss? Jetzt aber heißt es hastig schließen. Draußen, ganz nahe schon, höre ich das schneidige Quäk-Quäck, Quäk-Quäck der Vaterlandsaffen. Herzlich grüß dich daher in Eile, dein alter Egon Ipse. Ende von Schöpsoglobin. Von der Stadtmaus und der Feldmaus von Martin Luther, gelesen für LibriVox.org, von Dirk Weber, Rheinberg. Eine Stadtmaus ging spazieren und kam zu einer Feldmaus. Die tat sich gütlich an Eicheln, Gersten, Nüssen und woran sie konnte. Aber die Stadtmaus sprach: »Was willst du hier in Armut leben? Komm mit mir, ich will dir und mir genug schaffen, von allerlei köstlicher Speise.« Die Feldmaus zog mit ihr hin in ein herrlich schönes Haus, darin die Stadtmaus wohnte, und sie gingen in die Kammern, die voll waren von Fleisch, Speck, Würsten, Brot, Käse und allem. Da sprach die Stadtmaus: »Nun iss und sei guter Dinge, solcher Speise habe ich täglich im Überfluss.« Da kam der Kellner und rumpelte mit den Schlüsseln an der Tür. Die Mäuse erschraken und liefen davon. Die Stadtmaus fand bald ihr Loch, aber die Feldmaus wußte nirgends hin, lief die Wand auf und ab und gab schon ihr Leben verloren. Da der Kellner wieder hinaus war, sprach die Stadtmaus: »Es hat nun keine Not, lass uns guter Dinge sein.« Die Feldmaus antwortete: »Du hast gut reden, du wußtest dein Loch fein zu treffen, derweil bin ich schier vor Angst gestorben. Ich will dir sagen, was meine Meinung ist. Bleib du eine Stadtmaus und friss Würste und Speck. Ich will ein armes Feldmäuslein bleiben und meine Eicheln essen. Du bist keinen Augenblick sicher vor dem Kellner, vor den Katzen und vor so vielen Mäusefallen, und das ganze Haus ist dir Feind. Von alledem bin ich frei und sicher in meinem armen Feldlöchlein. Wer reich ist, hat viel Sorge.« Ende von der Stadtmaus und der Feldmaus. Diese Aufnahme ist gemeinfrei. Die Wärmflasche von Klabund, gelesen für LibriVox.org. Ich leide an kalten Füßen. Ob dieses Gebrechen an meinen verkrüppelten Zehen seinen Ursprung hat, weiß ich nicht. Um des Nachts es zu beheben, bedarf es einer Wärmflasche, die meinen Füßen die lästige Kälte entzieht und sie mit wohliger Wärme wie mit dicker Wolle umhüllt. Leicht sinke ich in die tönenden Träume. Ich wandle auf heißem Wüstensande. Die Palmen stehen wie Staubwedel am Wege. Kamele trotten, schwer beladen mit Datteln und Feigen, durch meinen dämmernden Blick. Araber in weißem Burnus, silberbeschlagene Pistolen und Gewehre schwenkend, galoppieren auf edlen Pferden an mir vorüber. Auf Gebetteppichen knien die Gläubigen, die Blicke fromm nach Mekka gewandt. Neckische Mädchen, völlig nackt, werfen Perlen schwarzer Blicke nach mir. Die Sonne steht hoch, die Hitze wird immer unerträglicher. Alle Dinge haben ihren Schatten verloren. Auch der meine ist wie ein dürrer Quell im Wüstensand versickert. Der Schweiß bricht mir aus der Stirn, meine Sohlen brennen. Sandflöhe beißen sich zwischen meinen verkrüppelten Zehen fest. Mit Mühe und Not erreiche ich die schützende Oase. Bäume fächeln plötzlich Kühlung. Tausend Schatten laufen ding- und ursachlos über den Weg, und herrlich erwünscht rieselt ein lauwarmer Bach mir über meine nackten Füße. Denn die Wärmflasche ist ausgelaufen. Ich liege in einem nassen Bett, und auf das Dienstmädchen fluchend, das den Verschluss der Wärmflasche zu lose angeschraubt, halb schon wieder in sanftem Schlaf, beginne ich vom Eismeer zu träumen. Ende von Die Wärmflasche. Der Journalist von Klabund, gelesen für LibriVox.org. Nichts leichter als dies, dachte ein brünetter, aber unsympathischer Jüngling, und schickte ein Schreiben folgenden Inhalts an die Chefredaktion des Generalanzeigers. Gestern kam in den Mittagsstunden auf der wenig belebten Schwanthaler Straße infolge des Glatteises ein lahmer Greis zu Fall. Er ritzte sich seine Wange, so daß in Kürze der Schnee sich im Umfang von einem Zentimeter blutrot färbte, konnte aber ohne ärztliche Hilfe infolge Eingreifens eines Passanten seinen Weg fortsetzen. Diese Notiz erschien am nächsten Tag unter der Rubrik »Innenpolitisches« im Generalanzeiger, und der Jüngling, welcher sie entworfen hatte, empfing nach einem halben Jahr 60 Pfennig als Honorar per Postanweisung. Dieser unerwartete Erfolg ließ seinen Stolz und seine magere Hühnerbrust beträchtlich schwellen. Er setzte sich in eine Gartenwirtschaft und bestellte sich ein paar Würstchen mit Salat nebst einem halben Hellen. Darauf schrieb er: »Die Terrainspekulationen des Kommerzienrates Z haben sich als im weitesten Umfang als unlauter und verfehlt herausgestellt. Die unsauberen Machenschaften sind enthüllt. Der Übeltäter sieht seiner Bestrafung entgegen. So soll es allen ergehen, welche am Mark des Volkes saugen.« Dieses Skriptum, ordentlich kuvertiert, sandte der strebsame junge Mann an »Das schreiende Unrecht«, ein Druckblatt zweifelhafter Observanz, in dem es am übernächsten Tag auf der ersten Seite in Fett- und Sperrdruck erschien, unter der Marke »Enthüllungen aus der Finanzwelt«, Großstadtkavaliere. Nach knapp 3 Monaten empfing unser junger Mann ein Honorar von 1,30 Mark in Briefmarken. Er hatte wieder ein halbes Jahr zu leben. Nachdem diese Summe aufgebraucht war, beschloss er, an eine Aktion großen Stils zu gehen. Er sandte ein Telegramm an die tägliche Berliner Kohlrübe. Glänzend verlaufendes Gastspiel des Berliner Intimen Theaters in unserer Stadt. Applaus über Applaus, Grenze über Grenze. Direktor Gummiballon 37-mal gerufen. Einige unverbesserliche Enthusiasten wurden am nächsten Morgen noch unter den Kleidern der Schauspielerinnen gefunden. Der Eindruck des Gastspiels ist ein unvergesslicher. Umgehend erhielt unser junger Mann eine telegrafische Postanweisung von 100 Mark von der Direktion des Intimen Theaters. Er legte sie in Munitionsaktien an und setzte sich zur Ruhe. Aus seiner Hühnerbrust wurde ein Fettbauch. Er lässt sich nur noch Herr Doktor nennen. Seiner geschätzten Feder begegnet man nur noch selten in den Spalten unserer führenden Blätter. Er hat es nicht mehr nötig zu schreiben. Er hat sich auf indische Philosophie geworfen. Anstelle des Nabels betrachtet er seine dicke goldene Uhrkette. Ende von »Der Journalist«. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. »Wir Spione« von Franziska, Gräfin zu Reventlow. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. »Wir Spione« von Franziska, Gräfin zu Reventlow. Wir verlebten das erste Kriegsjahr in einem neutralen Kurort, wo sich alle möglichen Nationalitäten zusammenfanden. In unserem näheren Bekanntenkreis war die Zusammenstellung folgende: 3 Deutsche, 2 Wienerinnen, ein amerikanisches Ehepaar namens Strong und ein Italiener, welcher Ravelli hieß, ferner ein Pole und ein Herr, den man kurzerhand den Balkan nannte, denn er stammte sicherlich irgendwo von dort drunten her, sprach sich aber nicht näher darüber aus. Da wir alle fern der Heimat waren, taten wir das Einzige, was man in dieser Zeit im Ausland tun kann. Wir verschlangen die Zeitungen und warteten auf Briefe. Dabei gaben wir uns alle Mühe, möglichst wenig über die Weltereignisse zu sprechen. Das war so ausgemacht worden, weil wir bis zum Ausbruch des Krieges sozusagen befreundet waren. Es war gewissermaßen unser Ehrgeiz, zu beweisen, dass man unter gebildeten Menschen sich selbst in solchen Zeiten auf eine internationale Basis stellen könne. Natürlich war es nicht immer so einfach. Zum Beispiel fiel der Unterseebootkrieg Mr. Strong des Öfteren auf die Nerven. Seine Frau verhielt sich mehr passiv und zog es vor, mit dem Polen zu kokettieren. Der Pole war revolutionär und schwur bei jeder Gelegenheit, er würde noch auf einer Kanone in Warschau einreiten. Selbstverständlich hieß er Stanislaus. Wenn er sich in dieser Weise äußerte, pflegte der Balkan leise zu knurren und sah ihn scheel von der Seite an. Im Übrigen schien sein politisches Interesse nicht besonders rege, dagegen war er ein leidenschaftlicher Spieler, sprach gerne von Ostende und Monte Carlo, und die Zukunft dieser beiden Orte erfüllte ihn mit großer Besorgnis. Zwischen den Wienerinnen und Signora Belli spannten sich ebenfalls zarte Fäden. Sie konnten stundenlang über der Karte von Südtirol sitzen und versuchten dann, sich freundschaftlich über die Berechtigung der Irredenter zu einigen. Wir Deutsche ärgerten uns manchmal, wenn die Damen bei diesen Verhandlungen zu entgegenkommend waren. Bis zum Frühjahr hatten wir so in gutem Einvernehmen gelebt. Die Bevölkerung des kleinen Kurorts sowie die anderen Fremden schienen sich darüber zu verwundern. Denn wo wir uns nur sehen ließen, in Restaurants, Cafés oder bei geselligen Veranstaltungen, wurden wir mit größtem Interesse angestarrt und beobachtet. Sogar auf der Straße bemerkten wir, dass die Vorübergehenden sich gegenseitig auf uns aufmerksam machten. Allmählich aber geriet die internationale Basis ins Schwanken. Vor allem begann man sich gegenseitig zu misstrauen. Das Ehepaar Strong interessierte sich nach unserem Gefühl in übertriebener Weise für die Feldpostkarten, die wir von Bekannten oder Angehörigen erhielten. Und uns stieg manchmal der Verdacht auf, sie möchten am Ende gar nicht von drüben, sondern verkappte Engländer sein. Denn wenn wir irgendwelche ganz harmlosen Fragen über die englischen Bräuche taten, konnte Strong manchmal in geradezu verletzender Weise antworten: »Warum wollen Sie das wissen?« Außerdem schickte er rätselhaft viele Telegramme ab. Signora Valley war überhaupt ungemein neugierig, und wir warnten seine Freundinnen wiederholt, ihm nicht zu viel von ihren Alpenwanderungen zu erzählen. Was schließlich den Balkan betraf, so traute ihm in politischer Hinsicht wohl niemand über den Weg, weder wir noch die anderen. Aber entweder merkte er es nicht, oder es focht ihn nicht an. Er blieb immer derselbe, präokkupiert, aber heiter und liebenswürdig. Und wie es denn so kommt, unsere Wege trennten sich unter Misstrauen und Übelwollen, und die Strongs zogen erbittert in eine entfernt gelegene Pension. Bald darauf brach der italienische Krieg aus. Unser Freund Ravelli rückte zwar nicht ein, ob das Vaterland oder er selbst darauf verzichtete, haben wir nicht erfahren, war aber fortan sehr verstimmt, konnte sich nicht mehr mit seinen schönen Gegnerinnen über die Grenzfrage einigen und verschwand grollend aus unserem Gesichtskreis. Der Balkan war der einzige, der uns treu blieb, denn Stanislaus war schon vorher unter mysteriösen Andeutungen abgereist. Wir erhielten späterhin eine Postkarte von ihm aus Warschau, aus der jedoch nicht hervorging, ob er wirklich auf einer Kanone oder auf normalem Wege dahin gekommen war. Neue Bekanntschaften ergaben sich nicht, und das Dasein war recht eintönig geworden. Man musste sich Mühe geben, die Zeit nur einigermaßen totzuschlagen. So kam uns eines Tages aus reiner Langeweile die Idee, unseren Balkon mit einem Zeltdach zu versehen, weil die immer gleichbleibende Neugier der Bevölkerung uns auf die Länge lästig fiel. Es wurde also Stoff gekauft, beratschlagt, konstruiert, und als alles so gut wie fertig war, meinte der Balkan, der plötzlich ungeahnte technische Fähigkeiten entwickelte, man sollte doch innerhalb des Zeltes eine elektrische Lampe anbringen, um abends in aller Gemütlichkeit »Meine Tante, deine Tante« spielen zu können. Gesagt, getan, bald war alles fertig. Wir hofften nun, die Früchte unserer Arbeit ungestört zu genießen und vor allem von der Neugier der Passanten befreit zu sein. Als wir aber zum ersten Mal unter unserem Zeltdach saßen und unter Anleitung des Balkans »Meine Tante, deine Tante« spielten, gab es geradezu einen Volksauflauf. Der Balkan wurde nervös und trat an die Balustrade, um das Volk zu beruhigen. In diesem Moment teilte sich die Menge, um zwei Polizisten durchzulassen, welche uns für verhaftet erklärten. Was wir getan hatten, war uns völlig unklar, aber wir folgten ihnen ohne weiteres, nur der Balkan verfärbte sich. Am nächsten Morgen wurden wir dem Kommissär vorgeführt, und unsere Verwundung stieg, als gleich darauf auch unsere alten Freunde Strong und Ravelli in das Büro traten. Ein Gerichtsdiener begleitete sie und rief dem Kommissär zu: »Spionage, Register 6.« »Also doch«, sagte die eine Wienerin halblaut, aber Mr. Strong hatte es gehört und fuhr wie ein Berserker auf sie los. »Und Sie, wir haben Sie immer für Spione gehalten mit Ihrer deutschen Freundlichkeit und das Balkan.« »Balkan?« brüllte der Balkan. »Was soll das heißen?« Dies war die erste politische Äußerung, die wir von ihm hörten, aber niemand antwortete. Der Kommissär rief zur Ordnung, aber die allgemeine Aufregung war nicht mehr zu beschwichtigen. Ravelli wandte sich wild an die Beamten und erklärte, die Damen hätten tatsächlich eine merkwürdige Kenntnis der Tiroler Grenzen und die Herrschaften aus Deutschland, Nun wallte auch in uns das Misstrauen wieder auf. Das Interesse für Feldpostkarten, die Telegramme, kurz und gut, es entbrannte ein Kreuzfeuer von gegenseitigen Beschuldigungen. Der Kommissär wartete geduldig, bis etwas Stille eingetreten war, nahm dann die Personalien auf und eröffnete uns milde, dass wir samt und sonders unter Spionageverdacht ständen. Wir Deutschen und Österreicher waren Register 5. Der Balkan wurde gesondert behandelt. Man nahm einen Fingerabdruck von ihm. Wir hatten diese Prozedur noch nie gesehen und verfolgten sie neugierig. Er aber benahm sich wie bei allen technischen Dingen sehr sachverständig. Dann begann das Verhör. Register 6 wurde zuerst vorgerufen. Sie hätten Bomben fabriziert und besäßen zusammenlegbare Flugzeuge. Wir dagegen wurden beschuldigt, Lichtsignale gegeben zu haben. Lichtsignale. Wir hatten doch seit 3 Wochen keinen Abend zu Hause verbracht, ausgenommen den gestrigen, der so unliebsam unterbrochen wurde. Aber hier musterte der Kommissär uns der Reihe nach mit einem durchbohrenden Blick und erklärte, für Spione habe man uns von Anfang an gehalten, uns dauernd beobachtet und nur auf Beweismaterial gewartet. Und das Beweismaterial, fragten wir? Na eben, die Lampe. Wir erfuhren es jetzt, dass Lichtsignale zu spionistischen Zwecken verwandt werden konnten. Und unser Erstaunen war so aufrichtig, dass er sich endlich überzeugen ließ, die Lampe sei tatsächlich nur zu Beleuchtungszwecken angebracht worden. Sodann kam wieder Register 6 an die Reihe. Mr. Strong antwortete auf die Frage des Kommissärs einigermaßen erbittert. »Yes, Herr Kommissar, wir haben nicht nur Bomben und zusammenlegbare Aeropläne, sondern auch eine Flotte in unserer Pension.« Der Kommissär wurde nun ernstlich nervös und sagte, gleich würde die Gerichtskommission da sein, welche inzwischen die Hausdurchsuchung vornehme. Man wartete, nach einer guten Weile erschien die Kommission und brachte 3 Fußbälle von verschiedener Größe und einen vielfach zusammenklappbaren Gegenstand. Mr. Strong klappte ihn mit großer Seelenruhe auseinander, und er erwies sich als ein amerikanischer Liegestuhl mit Lesepult und unendlichen Finessen. Dann bemerkte er, der Kommissar möge doch mit diesem Flugzeug eine Probefahrt machen. Er selbst würde inzwischen versuchen, mit seinen Bomben die Polizei in die Luft zu sprengen. Der Kommissär war so enttäuscht, dass wir wirklich Mitgefühl hatten. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als beide Register zu entlassen und sich obendrein noch zu entschuldigen. Nur der Balkan wurde zurückbehalten. Er hatte sich zwar nie politisch betätigt, sondern war einfach ein vielgesuchter internationaler Hoteldieb. Die anderen verließen gemeinsam das Gerichtsgebäude und versöhnten uns unterwegs. Fortan war alles gegenseitige Misstrauen geschwunden. Noch manchen Abend saßen wir auf dem Balkon und spielten Karten. Wir glaubten uns rehabilitiert und wurden auch nicht wieder verhaftet, aber die Vorübergehenden blieben immer noch stehen und hielten uns nach wie vor für Spione. Ende von Wir Spione von Franziska Gräfin zu Reventlow. Gelesen von Dirk Weber, Rheinberg.